Ich weiß ein oder zwei Dinge über sie. Ich weiß, dass sie dich nur zum Weinen bringen wird. Sie erlaubt dir, auf der Straße neben ihr zu gehen, aber wenn es ihr passt, lässt sie dich stehen. Sonntagmittag, 15 Uhr, 2023, die letzte. Die Weltraumaffen sind da. Oh ja, da sind wir zum Jahresabschluss nochmal. Schönen guten Abend. Hallo an Silvester, der beste Tag des Jahres für manche, weil es endlich aufhört. Ja, zum 442. Mal feiern wir den. Benannt nach dem Papst Silvester, sehr passend zu uns. Silvester heißt nämlich der Waldmensch. Deswegen, dieses Silvester geht in den Wald. Da seid ihr sicher vor den Böllern. Aber bitte nicht mit Böllern in den Wald gehen. Hui. Ja, eher nicht. Wie kommen wir Wer nicht jetzt böllern will, bloß? muss hören. Ach ja, viel zu viel Drama weiterhin überall. Nicht mal zum Jahreswechsel können die Leute mal ein bisschen ruhiger treten. Aber hier 140 Tote bei Angriffen auf christliche Dörfer in Nigeria. Hier steht ja wenigstens christlich dabei. Das war nicht bei allen Artikeln der Fall. Ja. Ja, was auch drin steht, das heißt mittlerweile nicht mehr, ist der Anlesertext, der da lautet: Am Heiligabend haben Bewaffnete in Nigeria nach offiziellen Angaben 17 Dörfer überfallen. Und jetzt kommt's: In der Region gibt es Landkonflikte, die durch die Klimakrise verschärft werden. Ja, Landkonflikte und Klimakrise. Das haben die wirklich runtergenommen auch, Ja, das oder ist weg was? mittlerweile. Ich konnte es nicht nochmal archivieren, aber wenn ich den so nochmal aufmache, steht er jetzt, in Nigeria haben Bewaffnete mehrere Dörfer überfallen. Amnesty International berichtet von zahlreichen Toten und Verletzten. Von koordinierten Angriffen ist die Rede. So ist Aber jetzt immer die noch nicht das Formulierung. böse Wort in dem Anteaser, was eigentlich, also christliche macht es ja schon ein bisschen. Ja. Klar, dass es da vielleicht um religiöse Konflikte geht, aber ich würde gerne das Wort Islamisten oder Terroristen oder was auch immer in diesem Teaser lesen, weil es ist ja Ja, auch nicht steht auch das im erste Text nicht Mal, drin. dass in Nigeria sowas passiert. Im Text steht halt Weihnachten, oh nein, und irgendwas von Brunnen und Wasser und so ein Zeug. Und im letzten steht dann Ist das halt. schon was? Hätte ich gehört? Hm, komisch. Hallo, hallo. Hallo. Hi Mamoni. Das westafrikanische Nigeria ist Afrikas bevölkerungsreichstes Land mit mehr als 220 Millionen Einwohnern und mehr als 200 ethnischen Gruppen. Die Regierung hat an vielen Orten des Landes mit schweren Sicherheitsproblemen zu kämpfen, darunter auch Aufständen dschihadistischer Gruppen wie Boko Haram. Allerletzter Satz. Allerletzter Satz, aber auch nicht im direkten Zusammenhang mit der ganzen Sache, sondern nur so nach dem Motto: Ja, das passiert in diesem Land. Und nichts Genaues weiß man nicht. Man hat nicht mal dazu geschrieben, dass diese Nomaden, die die Angriffe durchgeführt haben, halt Muslime sind. Nee, ich glaube nicht. Das ist schon komisch, Ich habe es nur ne? einmal Als wollte man gelesen, aber. irgendwie was verschweigen oder die Diskussion in eine Richtung lenken, Was die sie auch den geschrieben Journalisten haben, genehm ist. war auch eine lustige Formulierung dieses hier. Bei den meisten Opfern soll es sich um Frauen und Kinder handeln. Ja, Wunder was. Wenn ich alle Leute umbringe, die mir vor die Flinte kommen, dann ist das ja klar, dass ich dann am meisten Frauen und Kinder umbringe, weil. Ja, ich habe unter den Erwachsenen habe ich die Hälfte Frauen und dann noch obendrauf die Kinder. Ist dann mehr als die Hälfte. Sind dann also die Mehrheit, die meisten. Oder was? Also, was ist das denn? Aber das ist wichtig, das in diesem Artikel hier zu erwähnen, oder wie? Tja, woanders steht das dann direkt in der Headline. Hier wird es Ja, wenigstens noch erwähnt. wahrscheinlich. Ja, Viehhirten von der Volksgruppe der Fulani. Immer diese Viehhirten. Der Konflikt verläuft entlang ethnischer und religiöser Linien. Boah, ey. Ihr habt überhaupt keinen Rückgrat bei der Zeit, oder? Das haben sie euch irgendwann rausoperiert, nämlich an ihr. Ja. Glibbert nur noch auf euren Stühlen vor euren Workstations rum, Ja, wie so eine hier, da kann man da so ein Amöbe. bisschen drum rumtanzen, ne? Aber wenn es dann wieder um Israel geht, dann ist alles Genozid, ne? Ja, nee, also, das sind ja keine Zionisten, Chris. Das sind ja keine imperialen Zionisten, das sind ja keine Kolonisatoren oder wie auch immer man das nennen will. Das sind ja arme Menschen, die um ihr Recht kämpfen. Das ist was ganz anderes, Chris. Und du weißt, seit Sartre, ist das auch völlig in Ordnung, wenn die dann mal ausrasten, weil das ist Teil ihrer Menschwerdung, haben wir ja vor ein paar Folgen gelernt. Sind das die Proletarier gegen die Kulaken nur in Afrika? Ja, Oder wie? wahrscheinlich. Fragt sich auch, warum man sonst mal sagen, wer da die Privilegierten sind unter den Naja, die mit dem Volksgruppen. Zugang zu Wasser und Häusern. Ah ja, Warum stimmt. sollen die Hast anderen Ländern recht. Nomaden leben? Ja, das haben die denen doch Ja. sicher aufgezwungen, die Christen, haben gesagt, geht hier Ja, weg. fruchtbares Geht Land und Zugang zu Wasser. Ja, hier. stimmt. Das ist Privileg. Das ist wohl wahr, ja. Alter, es war ein fürchterliches Weihnachten. Oh Gott. Ja. Wie immer liegt es am Klimawandel und nicht an Ideologien, an politischen Ideologien mit religiösem Zuckerüberzug. Ja, und jetzt hören wir, was mit dem öffentlichen Rundfunk in Polen geschehen sollte. Von Ist der unserem Pol öffentlichen öffentliche Rechtlichen. Rundfunk, ist Polen jetzt offen oder öffentlich? Rundfunkend. Also wenn eine Regierung, die hier einer anderen nachfolgt, das mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen würde, was Tusk gerade in Polen macht, dann wäre hier aber Martini am letzten und die Demokratie würde sterben und Hilfe, Hilfe und so. Ja, Junge, das ist das doch ist ein so guter. Wir lächerlich. hören doch jetzt, was das Problem ist. Das wird nicht einfach werden, aber ein Mittel könnte sein, und dazu will Donald Tusk auch sehr schnell greifen, die öffentlich-rechtlichen Medien zu reformieren, neu aufzustellen, also wieder unabhängig zu machen, wieder ausgewogen berichten zu lassen. Denn die So Peace wie hatte bei ja vor uns. allem den. Reformiert ist gut, ne? Der Dollar rausgeschmissen einfach. Ja. Wieder, ja, das kannst du bei uns auch nicht anders machen. Also es wäre schon richtig, so die Formulierung, die stimmt. Die würde ich so auch wählen für unsere Geschichte, wenn die alle Aber ich freue rausschmeißen würde, außer Julia Roos. Und die dann freu nur, mich schon und vielleicht drauf, noch so wenn dann, zehn. ich freue mich drauf, wenn das dann passiert und wir ihnen diese, genau diese Videos unter die Nase halten können und sagen, guck mal, was du damals gesagt hast. Lern programmieren. Ja, aber das ist doch ganz was anderes. Ausgewogen berichten zu lassen. Denn die Peace hatte ja vor allem den Fernsehsender TVP in den letzten 8 Jahren ihrer Regierungszeit zu einem Propagandaorgan der Regierung ausgebaut. Da wurden jeden Abend Lügen, da wurden Unwahrheiten, da wurde Hass und Hetze Was haben die gegenüber da gesagt? Minderheiten, Es über die gibt mehr als Opposition. zwei Geschlechter zum Beispiel. Oh mein Gott, ach so. Lügen und Unwahrheiten. Oder dass irgendwelche vegane Scheiße mit 1000 Zusatzstoffen viel besser für den Planeten ist als ein Schnitzel. Solche Lügen. Oder Lügen wie, dass irgendwelche Künstler und Kulturschaffenden halt eben nicht mehr gebucht werden dürfen, weil sie Nazis sind oder angeblich irgendwie Frauen betäubt haben oder ähnliches. Solche Lügen. Ja, oder wir erhöhen einfach die Steuern und dann verändert sich auch das Verhalten, Konsumverhalten der Leute zum Besten, weil wenn etwas Geld kostet, dann lässt man es einfach bleiben. Ne? Gerade bei so Dingen, die man braucht, wie Essen zum Beispiel oder Transport von Dingen oder seine Unternehmung, die auf Energie vielleicht angewiesen ist, weil sie was produziert und nicht nur irgendwie, keine Ich Ahnung. wünschte, es gäbe was Stärkeres als kognitive Dissonanz, was aber noch nicht beleidigend ist oder also strafbar. Ja, öffentlich-rechtliche Dissonanz. Wurde Hass und Hetze gegenüber Minderheiten, gegenüber der Opposition verbreitet und all das hat dazu geführt, ist ein wichtiger Teil. Hass und Hetze gegenüber der Opposition. Genau das, Ja, wird ja. bei uns nie verbreitet. Kein Ist alles bisschen. eine Frage des Standpunktes, sagte Obi-Wan Kenobi. Gewesen, warum die Gesellschaft hier im Land so gespalten ist. Also da will Donald Tusk ran und ich denke, das könnte schon ein wichtiges Mittel sein. Ja, das ist der Grund, warum Polen so gespalten ist. Hoffentlich schwappt das nicht zu uns rüber. Oh Mann, ey. Ja. Ja, bei uns ist ja schon so, ne, dass die linke Seite da die öffentlich-rechtliche übernommen hat und so weiter. Das haben wir ja alles schon hinter uns, nur nicht ganz so aggressiv, ne? Die Art und Weise, wie die das machen, da, die ist schon krass, finde ich. Da reingehen, die Leute rausschmeißen, so, tschüss, du kannst jetzt mal abhauen hier. Das ist ja ein bisschen archaisch. Ja, aber ich fürchte fast, es geht nicht anders, als den ganzen Laden halt komplett abzuschaffen. Also anders kannst du es ja eigentlich nicht fair machen, weil ansonsten wird sich immer irgendwer beschweren, dass er ja einfach nur gedacht hat, dass das, was er tut, halt das Richtige ist und ja gar nichts Böses wollte und so. Vielleicht Ich würde fand es den helfen, Ansatz. wenn wir Sendestationen beschießen. Von den Polen Fand jetzt, den oder wie? Ansatz nicht Verträge, schlecht, Verträge zur Sittenwidrigkeit, sittenwidrig zu erklären, sozusagen. Oder ja, das Gericht entscheidet das ja, dass das dann so ist, oder hatten sie entschieden. Ja, und hier sehen wir jetzt einen Beitrag über einen Flüchtlingstreck in Amerika. Noch so ein Problem, was zu uns rüberschwappt irgendwann. Flüchtlingskrisen. Zuletzt Schikane, warum zählte die US-Polizei etwa 10.000 illegale Grenzübertritte täglich. Bahnübergänge zwischen Mexiko und Texas mussten zeitweise geschlossen werden. Die Menschen stranden in Mexiko, obwohl sie weiter wollen. Die USA kritisieren Aktivisten, wälzen das Problem einfach ab. Die USA schlachten das Thema der Migration aus. Es ist ein innenpolitischer Kampf zwischen Demokraten und Republikanern. Und ja, die USA setzen die ihr habt mexikanische euch Regierung unter vollkommen den Druck. Arsch offen. Ihr wollt hier aggressiv und ohne Genehmigung in ein fremdes Land einwandern. Das hat mit Innenpolitik einen Scheißdreck zu tun. Ja, doch diese Bildsprache allein. Ich meine, die nehmen sich auch nicht mehr die Zeit, sich irgendwo daneben zu stellen oder so, sondern die rennen mit dem Typen Richtung Amerika oder wie und filmen den, wie er irgendwie erzählt, ja, wir kommen jetzt und zankt euch mal nicht, sondern wir kommen jetzt oder was? Und der Witz ist ja, guck mal, Alter Schwede. alle Leute, die von einer organisierten Flutung des Westens mit Migranten reden, kriegen ja jetzt sowas von Wasser auf die Mühlen, dadurch, dass das in den USA ganz zufällig jetzt auch passiert. Diese ganze WEF-Scheiße, dieses Diversity und Einwanderung und Klimaflüchtlinge, dass der ganze Dreck jetzt auch nach Amerika schwappt. Ja, das ist ja nicht der erste Flüchtlingstreck, den es da gab, Ja, aber aber der diesmal ist erste, die bei dem die Regierung Milliardenisierung famos. freiwillig, das ist der Man muss ja erste. beachten, das sieht aus, als ob das Demonstranten sind, die eine Demo zuglaufen. Die haben ja alle nur Rucksäcke und vielleicht ein, zwei Taschen oder sowas dabei. Und im Hintergrund gibt es eine ganze Logistik, wie die Koffer quasi transportiert werden. Also das ist sehr schön organisiert, von wem auch immer, auf jeden Fall, ja. Soros. Naja, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht prüfen, aber das Bild alleine ist natürlich schon mal. Ja, und auch, Öffentlich-rechtliches ich meine, das ist jetzt Rundfunkding. auch über Wochen und Monate ja schon auch so gewesen, dass diese ganzen Leute da alle sagen, wir wollen nicht mehr, ne? Also er sagt ja, das ist jetzt ein Krieg gegen von Demokraten und Republikanern, aber ich meine, die haben ja jetzt in New York und Chicago und weiß ich nicht wo, diesen ganzen Demokraten-Hochbogen, da sagen die jetzt auch schon alle, nee, wir nehmen keine mehr. Ja, das sind die Sanctuary States, die einfach keine öffentlichen Mittel mehr zur Verfügung haben, um die unterzubringen. Ja. Ja, Aber es also ich ist meine, nicht, das ist ja schon ich konkret, würde das das ist jetzt ja auch nicht schon so zu viel. überbewerten. Diese Tracks, die gab es schon öfter. Nur Ja, aber diesmal das ist besonders professionell inszeniert, finde ich. auch das erste Mal, dass halt die Grenzen einfach geöffnet werden von der Regierung. Ja. Vorher hat man ja versucht, diese Tracks noch abzuwehren, aber inzwischen macht man ja einfach die Tore aus und das auf. Und das ist das, Naja, auf der anderen was mich halt Seite, wie schon ich halt gerade schon verwundert. meinte, also ich habe das noch nicht so erlebt, dass die halt auch wirklich schon selber merken, dass es halt nicht geht, auf der Empfängerseite, sage ich jetzt mal. Weil ansonsten war das ja immer so ein Ding, die Leute sind dann halt irgendwo da in San Diego, Los Angeles oder so und arbeiten da halt so als Tagelöhner und solche Geschichten. Aber dass die dann auch bis Chicago und New York und weiß der Teufel nicht, was alles gekarrt werden, ich glaube schon, das ist neu. Also das habe ich jetzt so noch nicht mitbekommen. Weil das ist ja schon ganz schön weit weg von Mexiko. Ja, es ist unterschiedlich. Also klar, die Leute, die aus Mexiko und Südamerika sind, die sind mehr so in den Südstaaten und Westküste. Aber es gibt ja auch andere Immigrationsgruppen, ja, die dann woanders sind. Ich sage nur Minnesota zum Beispiel. Da sind ja sehr viele aus Afrika Eingewanderte. Ja, aber die laufen ja nicht über die Grenze. Und das, was die da jetzt gerade Ja, landen, ist ja auch, dass die aber kommen da von Honduras und sonst es ist woher ein und landen jetzt langfristiges in Problem. Meinst du Mexiko, weil jetzt, sie nicht weiter können. dass Texas die Leute in Busse gepackt hat und nach New York geschickt hat? Das war, glaube ich, auch eine Zeit lang. Oder vielleicht machen die das immer noch. Das Ja, ist neu. weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, was hier die Pauline Voss dazu sagt, das ist ja die da eine von den zwei Damen, die jetzt im Februar ein Buch rausbringen über den Wokeness-Kram. Nämlich bei ihr heißt es Krokodilstränen und ja, das andere Buch heißt Vogue und von der Esther Bockwied. Und die Pauline Voss sagt hier dazu: Neuer journalistischer Tiefpunkt der Tagesschau war der Berichterstattung über den Migrantentreck, der durch Mexiko in Richtung der US-Grenze zieht. Übernimmt die Sendung kritiklos die Position der Aktivisten. Trennung zwischen Information und Meinung, Fehlanzeige. Die USA kritisieren Aktivisten, wälzen das Problem einfach ab, klagt die Sprecherin im Beitrag. Aktivisten zu kritisieren käme in der Tagesschau offenbar nicht in den Sinn. Im Gegenteil, der Organisator des Migrantenmarsches kommt ausführlich zu Wort. Ja, das haben wir ja gerade gehört. Was die Tagesschau als Abwälzen eines Problems bezeichnet, also implizit die verantwortungslose Politik, zeugt in Wahrheit von Verantwortung. Die USA kritisieren die Aktivisten zu Recht. 10.000 illegale Grenzübertritte finden derzeit täglich statt. Soll das Land einfach zuschauen? Ja, das war ja auch in dem Beitrag sogar vorhanden. Sogar die Tagesschau muss zugeben, dass der Beginn des Marsches an Heiligabend kein Zufall, sondern bewusst gewählt sei, um Druck zu machen auf den heutigen Verhandlungen zwischen Mexiko und den USA. Warum soll die USA-Politik das nicht kritisieren dürfen? Soll sie sich von moralischem Druck dramatische Bilder in die Knie zwingen lassen? In Klammern, so wie wir das hier in Deutschland immer machen. Wünscht sich die Tagesschau, dass die USA sich von derselben migrationspolitischen Naivität leiten lassen wie Europa 2015? Ja, genau, das ist ja genau die Sache. Wenn der Organisator des Marsches die innenpolitische Diskussion als Ausschlachten des Themas bezeichnet, dann zweifelt man an seinem Demokratieverständnis. Wenn die Tagesschau seine Aussage unhinterfragt lässt, muss man an ihrem Demokratieverständnis zweifeln. Ja, ich meine, so sehen die halt die Welt, ne? Es gibt halt die Guten und die Bösen. Und die Leute, die sich da irgendwo in den Marsch setzen, ins reiche Land, sind auf jeden Fall die Guten, ne? Weil die haben ja ihren Reichtum und so ja eh nicht verdient und Kolonialismus und weiß ich nicht was. Von daher stellen wir ja nur Gerechtigkeit wieder her. Das wie mit den Leuten, die beim Edeka klauen, wo die linken Abgeordneten dann sagen, die nehmen sich nur, was ihnen zusteht. Ja. Genau, von letzter Woche, ja. Ja, hier haben wir einen Beschluss im Rechtsstreit Rom Medien GmbH, unter anderem gegen Kluge. Oder und andere gegen Kluge heißt es, glaube ich. Und also hier gab es jetzt. Nicht, dass ich es wieder durcheinander bringe. Ich glaube, das ist dann eine Revision, die man hier versucht hat. Also dieses, wo das halt nicht, wo dann das Urteil geprüft wird. Und dieser Beschluss ist also auch kein Urteil, sondern das Urteil, das haben wir ja schon. Und da ging es jetzt um diesen einen Artikel von der Judith Bassard, wo sie diesen Ja, oder Frau Kluge, wie auch immer, als Mann bezeichnet hat. Nämlich mit diesem Absatz hier zum Beispiel zusammenfassend bedeutet das, anstatt eine junge Doktorandin zu unterstützen, die seit Monaten attackiert, auf offener Straße verfolgt und sogar körperlich angegriffen wird, unterstützt die Stiftung, in diesem Fall ist hier von der Amadeo-Antonio-Stiftung die Rede, mit ihrem She-Rose Fund. Lieber einen 60-jährigen Mann, und das ist hier schon unterstrichen, weil das ist das, worauf es ankommt, der an der Spitze eines Lobbyvereins steht und maßgeblich an dem Frauenhass beteiligt ist, dem Vollbrecht seit Monaten ausgesetzt ist. Ja, und dieser Beschluss sagt hier so jetzt quasi, dass sie da nicht dran rütteln, daran, dass diese Mann-Aussage also irgendwie nicht in Ordnung wäre und die das nicht mehr machen dürfen. Ja, konnte ich mir noch nicht komplett durchlesen. Aber so steht's jetzt erstmal. Das wird als Meinungsäußerung gewertet, weil vorher zusammenfassend ist gesagt, Punkt, Punkt, Punkt steht. Nee, es wird ja scheinbar nicht als Meinungsäußerung gewertet, weil das wäre ja zulässig. Aber die hatten ja jetzt schon entschieden, dass das nicht in Ordnung ist, dass das irgendwie eine Beleidigung wäre oder so. Aber das Selbstbestimmungsgesetz ist noch gar nicht draußen. Und Da voreilig steht, stellt aus. wird dann schon irgendwie sowas entschieden. Finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Hat man so das Gefühl, dass wir mit einer weisungsgebundenen Justiz irgendwie arbeiten. Okay, hier steht ja, hier steht es so, aber vielleicht ist das auch nur das eine Beispiel, was wir dann da okay finden, weil das war ja mehrfach die Nennung von Mann. Und wir haben uns über die Polen und ihr Justizsystem gestellt und haben gesagt, was ihr da macht, ist falsch. Ihr greift da ein und so. Was machen unsere Justizorgane? Sie laufen Parteilinie für die Grünen. Großartig. Hatte nicht die Frau Vollbrecht sich vor einigen Tagen noch gefreut, dass sie jetzt dann wohl vor einem Gewinn steht, Ja, das ist ja vor hier einem ganz was Urteil? anderes. Da geht es um die Ach Sache mit so. der Humboldt-Universität und hier geht es jetzt um den Artikel von der Judith Bassert. Ach so, okay. Ebel Ja. springt rein, Ebel springt raus. Ja, gut, müsste man sich natürlich alles nochmal durchlesen, ja. Aber ja, ich habe das gesehen von dem Anwalt, glaube ich, irgendwie von Kluge, der dann wahrscheinlich von der Stiftung bezahlt wurde. Und der hat das halt als Erfolg gefeiert. Und ist auch nicht die einzige Person, die da im Moment in Rechtsstreite verwickelt ist. Allerdings geht es hier nicht um ein simples Gericht sozusagen, sondern an wen hat die Frau Storch sich gewandt? Die klagt Ist das vor. nicht das Verfassungsgericht mit dieser komischen Dingsbums-Organstreitigkeit? Ja, das ist ja die Frage auch so ein bisschen, ob diese Organstreitklage der richtige Weg ist gewesen ist. Auf jeden Fall geht es darum, dass ja das hatten wir uns, glaube ich, auch angeguckt in einer der letzten Folgen, als die Frau von Storch über Markus Ganserer gesprochen hat. Und dafür von der Frau Pau als Präsidentin des Bundestags zur Ordnung gerufen worden ist, dann später nochmal einen Double Down gemacht hat in einer Wortmeldung und daraufhin zu 1000 Euro Strafe sozusagen, nee, 10.000 Stra Euro, nee. 1.000 € Strafe irgendwie verdonnert worden ist. Und die Frau von Storch wehrt sich halt jetzt dagegen. Sie begründet das meiner Meinung nach auch halbwegs vernünftig. Eine Tatsachenbehauptung, die biologische Wahrheit, dass ein Mann ist und die entsprechende Adressierung eines Mannes als solcher kann schlechterdings nicht gegen die Würde des Hauses verstoßen, auch wenn das debattierte Gesetz tatsächlich dazu führen sollte, dass das Aussprechen biologischer Tatsachen unter Strafe gestellt wird. So ist das evident verfassungswidrig, was aber an dieser Stelle irrelevant ist, denn das Gesetz wurde noch nicht verabschiedet. Auch gegen die Würde Ganserers kann die biologische Wahrheit nicht verstoßen. Ganserer ist zwar über einen Frauenlistenplatz bei den Grünen in den Bundestag eingezogen, jedoch macht ihn das nicht zur Frau. Er ist vielmehr der leibliche Vater zweier Söhne. Entsprechend dem Personenstandsregister lautet sein Vorname Markus. Das noch nicht in Kraft befindliche sogenannte Selbstbestimmungsgesetz will das Geschlecht von der Biologie lösen und dem Empfinden, dem Gefühl des Einzelnen überlassen. Jährlich soll ein jeder Mann, sei er auch minderjährig, seinen Geschlechtseintrag und seinen Vornamen nach Belieben ändern können. Die Biologie, die Realität sollen ausgeblendet werden. Wenn die Antragsgegnerinnen, die Regierungsparteien und Ganserer meinen, dies würde nicht stimmen, müssen sie dies belegen. Dies können sie aber nicht. Auch Ganserer, der sich zur Ikone der Transfrauen und auch zur Ikone des Selbstbestimmungsgesetzes inszeniert, kann keine Definition liefern, warum er eine Frau sei. Eine Erklärung von Ganserer lautet: Pilze wurden lange Zeit den Pflanzen zugeordnet, sie bilden aber eine eigene dritte Domäne eukaryotischer Lebewesen. Für Pilze ist dies richtig. Und Biologen haben klare Kriterien, nachdem sie sowohl Pilze von Pflanzen als auch Männer von Frauen unterscheiden können. Umgekehrt bleiben Ganserer und die Koalition jedes Kriterium schuldig, ihn als Frau zu zählen. Sie bieten nicht nur keine biologische Definition, sie haben überhaupt keine Definition, nicht einmal eine ideologische. Es wird eine Behauptung aufgestellt und rationaler Widerspruch mit den Vorwürfen der Menschenfeindlichkeit und Transphobie quittiert und mundtot gemacht. Ja, es ist zwar alles nicht verkehrt, aber es wird wahrscheinlich trotzdem darauf hinauslaufen, denke ich mal, dass sie einfach sagen werden, naja, hier Rede, Geschäftsordnung des Bundestages, Ordnungsruf, Einspruch gegen den Ordnungsruf, Geschäftsordnung des Bundestages abgelehnt. Ja, also mit anderen Worten, alles hat seinen geordneten Gang gegangen und so ist es halt nun mal. Darauf wird es Eine wahrscheinlich hinauslaufen. Reichswehr hackt der anderen Reichswehr kein Auge aus. Naja, weil diese ganze Krähen Argumentation, die schießen da nicht auf dahinter steckt, Krähen. die tut ja in diesem Fall halt im Endeffekt ja nichts zur Sache. Das ist ja gerade das Lustige, weil im Endeffekt geht es bei dem Problem, was sie hat, ja einfach halt um diesen Ordnungsruf. Und aus welchem Grund der jetzt ausgesprochen wurde und was sie irgendwie gesagt hat oder so, das wird da keinen Unterschied machen. Zu befürchten ist das ja. Und dann sind wir bei Galilei. Dann musst du halt sagen, dreht sich alles um die Erde. Ist halt so. Dann, sonst verbrennen sie dich. Ja, hier haben wir Herrn Daniel Krämer, ehemaliges Mitglied der Bild-Chefredaktion. Und ich habe diesen Herrn im Verdacht, dass er der Ursprung dieses von dem Ralf Schuler häufig gebrachten Zitates ist, wonach die Bild, also oder Axel Springer, fest an der Seite der Queer-Bewegung stehen muss. Weil, wie wir da schon in der Bio sehen, der gute Mann hat da eine Regenbogenfahne und er ist halt Mitglied der Chefredaktion. Und der Schuler hat auch irgendwann nochmal erzählt, dass ihm da also dieser jemand, dessen Name nicht genannt wurde, zu verstehen gegeben hätte, dass er also als homosexueller Mann ja so lange Diskriminierung erfahren hat und es deswegen als seine Verantwortung ansieht, sich auch jetzt schützend vor diese ganzen anderen Mitglieder der Buchstaben-Community zu stellen. Und deswegen vermute ich also mal, dass wahrscheinlich, dass er hier war. Und der ist jetzt wohl entlassen worden. Also dieses Wording von seinem Tweet hier, alles aus nach 19 Jahren Ausrufezeichen. Es klingt jetzt so nicht so nach, ja, ich habe jetzt meine Kündigung eingereicht oder so, sondern es klingt eigentlich wie eine Entlassung. Und das in Kombination mit, wenn ihr euch noch erinnert, letzte Woche hatten sie ja die Stellungnahme da von dem Alexander Korte in Gänze publiziert. Und das war ja einer von den Leuten, die damals auch diesen Weltartikel geschrieben hatten, wo sich das alles drüber entzündet hat, diese ganze Diskussion überhaupt. Und ja, also ich glaube, es sieht so ein bisschen so aus, als würde da jetzt ein etwas anderer Wind wehen im Hause Axel Springer. So ganz klammheimlich, dass man da jetzt so ein bisschen gegen die Aktivisten vorgeht. Aber das ist nur meine subjektive Wahrnehmung von außen. Also, ich weiß da auch nichts Genaueres natürlich, als das, was ich mir jetzt so angucken kann von außen halt. Oder was meint ihr? Mir war der Typ relativ unbekannt bisher, also deswegen. Aber gut, wenn ich halt schon die Regenbogenfahne sehe, bin ich schon ein bisschen irritiert von dem Journalisten. Neue Wege. Aber neue Geldgeber werden sich sicher finden lassen, so wie hier. Genau. Nebenverdienst von Abgeordneten. Wir haben hier den republikanischen Gouverneur Mike DeWine aus dem Bundesstaat Ohio. Der hat praktisch mit einem Veto diesen Trans-Bill gestoppt, den die Republikaner einbringen wollten, der unter anderem halt es erschwert, Minderjährigen Hormone zu geben oder ähnliche Vorgänge zu initiieren. Und jetzt kommt halt raus, dass er in den letzten 5 Jahren halt bis zu 40.000 Dollar Spenden von entsprechenden Lobbyorganisationen erhalten hat. Legale Korruption würde ich das mal nennen. Aber ja, so läuft Politik momentan. Dinge werden per U-Boot, per Geld, per Spende verändert, verhindert, wird jemand dazu gebracht, seine Meinung zu ändern und halt eben nicht mit der Partei zusammenzuarbeiten, für die er von den Wählern gewählt wurde, sondern die Partei des Gegners, die Politik des Gegners zu machen. Wir sehen das hier auch bei uns, bei der CDU, mit Leuten wie dem Herrn Weger in Berlin, der nicht müde wird, zu zeigen, was er für ein toller konservativer Politiker ist, mit Regenbogenfahne im Hintern und was weiß ich. Ja, gibt's auch in Amerika, schwappt alles jetzt auch nach Amerika. Europa setzt den Trend und Amerika macht's nach. Ja. An Women. Wer hätte das gedacht? Die stellvertretende Vorsitzende von An Women hat auf sozialen Medien 153 Tweets geliked wohl, die ja bei dieser ganzen Israel und Geschichte halt ja die üblichen Talking Points halt gebracht haben, von wegen Apartheid-Staat und Genozid und das ganze Zeug. Und das ist der vertretene Vorsitzende von Unwomen. Und da fragen sich die Leute dann noch, warum die sich da schwer tun, das Offensichtliche anzuerkennen. Die UN ist ein korrupter Haufen, aus dem wir so schnell wie möglich austreten sollten und ihn den ganzen Schurkenstaaten überlassen, die da jetzt schon irgendwie das Heft in der Hand haben. Natürlich hat sie auch die Krankenhausgeschichte verbreitet. Ja, ist ja klar. Und so jemandem traue ich dann zu, den Frauen in Israel in irgendeiner Form zu helfen. Ja, hier haben wir die nächste Schwätzerin. Gewalt gegen Frauen wird schulterzuckend hingenommen. Allein für den Satz möchte ich schon schreien, brüllen, irgendwie im Kreis laufen und mich auf den Boden werfen. Ja, weil das ist ganze, einer der ganze dümmsten Buch, ne? Sätze, also, die ich je gesehen habe. Auf das Buch haben wir schon vor einigen Monaten hingewiesen, weil da gab es nämlich schon mal die Sophie Passmann hat das schon vorab zum Lesen gekriegt oder so. Sophie, ja, da geht es auch um Femizide. Unser Lieblingsthema. Und auf der Rückseite von dem Ding gibt es so ein Blurb von Margarete Stokowski. Also es ist alles sehr seriös auf jeden Fall. Eine super Position heraus, um irgendwie, und allein schon dieses Framing, ne, gegen Frauenhass. Weil, ne, wir können das alles reformieren, so, ne? Wir müssen einfach nur die Leute richtig erziehen und so, weil die werden, ne, wie wir das ja auch kennen, sämtliche Leute in der Gesellschaft werden ja auch alle von Männern erzogen, ne? Frauen haben da ja überhaupt nichts mitzureden. Und deswegen können wir das ja jetzt alles reformieren, indem wir einfach mal auf die Frauen hören, ausnahmsweise. Ja, ist ein recht langes Interview mit der Dame. Ich will mal einen Ausschnitt vorlesen. Mein Idealbild ist ja, dass alle Menschen so leben können, wie sie es möchten. Ob in der Ehe oder in der kleinen Familie oder in anderen Lebensformen. Eine Familie kann ja heute auch bedeuten, dass es drei Elternteile gibt. Oder vier oder fünf Personen, die für die Kinder wichtige Bezugspersonen sind. Das sollte jedem Menschen freigestellt sein. Das ist es schon heute, Christina. Meine Onkels und Tanten waren auch an meinem Leben beteiligt und auch Freunde der Familie. Ja, ehemalige Babysitterinnen, die auf mich aufgepasst haben, als ich sechs war, sind bis heute Teil unserer Familie sozusagen. Meinst du nicht, dass sie vielleicht wahrscheinlich damit meint, oh mein Gott, die Männer haben immer noch einen Anspruch, irgendwie mit ihren Kindern irgendwas zu tun, und können wir denn nicht einfach das ändern, dass wir auch sämtliche Leute aus dem queer-feministischen Kollektiv, die mit der Mutter befreundet sind, irgendwie als Elternteile eintragen können oder irgendwie so einen Scheißdreck, um das Patriarchat endlich in die Knie zu zwingen. Weil da kommen die auch andauernd mit um die Kurve, mit die Lesben müssen unbedingt jetzt die Kinder adoptieren können. Es kann doch nicht sein, dass die Lesben nicht die rechtlichen Eltern sein können, ohne Mann dabei. Das geht doch nicht. Und wenn man alleine leben möchte, mit Kindern oder ohne Kinder, alles gut. Wichtig ist, dass es freiwillig geschieht, dass es konsensual ist für alle. Du, ich glaube, viele Leute, die allein leben, machen das nicht freiwillig und haben da auch nicht zugestimmt. Die Kinder von Alleinerziehenden sind auch freiwillig alleinerziehend. Jede Form des Zusammenlebens birgt immer Probleme, die gelöst werden müssen. Oh, wie schöne Binsenweisheit, dass es heute sowas noch gibt. Das gängige Modell ist die heterosexuelle Kleinfamilie. In anderen Lebensformen zu leben, ist unglaublich schwer, weil die Kleinfamilie so massiv von diesem Staat gestützt und gefördert wird. Also sag mal, die Realität ist für euch auch nur so, ach ja, kann man machen, muss man aber nicht, Das kann man auch Herrschaft, das ist die reine ignorieren. Herrschaft. Ne? Das hat überhaupt nichts mit Gegebenheiten zu tun, die man einfach so akzeptiert. Ne? Oder Das ist die dann die man vielleicht reine auch Herrschaft. haben will. Ja? Ich meine, dass sich immer noch irgendwie paar 90% der Leute eben dafür entscheiden, wenn sie Kinder haben, in so einer Kleinfamilie zu leben, das hat einen Grund. Und das hat nichts mit Herrschaft oder Patriarchat zu tun, sondern dass diese Familieneinheit halt eine Familieneinheit ist. Blut ist dicker als Wasser, Ja, und das Christina. Lustige ist ja auch, so ist es für die eine Herrschaft, aber wenn du halt aus ideologischen Gründen die Männer entrechtest, dann ist es keine Herrschaft. Dann ist es einfach nur Herstellen von Gerechtigkeit. Dabei sollte beachtet werden, dass das Zusammenleben in einer Kleinfamilie besondere Gefahren mit sich bringt. Immerhin ist der eigene Ehemann statistisch für eine Frau der gefährlichste Mensch. Gar menschenverachtender da geht es auch nicht mehr, Ja, und wir kommen Christina, auch ne? gleich noch dazu, wo die Frauen die gefährlichsten Menschen sind, die Mütter. Da kommen wir gleich noch zu. Deshalb muss man, wenn man Prävention ernst nimmt, mehr in die Familie hineinsehen dürfen, sie öffnen, sie nicht für so privat erklären, dass sie vollständig verriegelt ist. Ich glaube, du spinnst, Christina. Ich glaube, du bist eine Stalinistin. Ich glaube, du bist jemand, der bis in die kleinsten Winkel des privaten Raums hineinregieren will mit seinen wirren Ideen. Wir Ich glaube, du bauen bist gefährlich, Christina. einfach jedem so einen Teleschirm in sein Schlafzimmer, weil Das ist dann eine gute wirklich Idee. kein Frauenhass mehr. Und er kann auch immer so schön erbauende Messages dann abspielen, dass die Leute mehr Sport machen sollen und so. Ja, oder wenn man kann da auch den Zorn, den die Menschen in sich tragen, so ein bisschen kanalisieren, wie so 10 Minuten am Tag oder so. Es ist Teil der Normalisierung von Gewalt gegen Frauen, Männern in puncto Gewaltausübung ihre Verletzlichkeit zuzugestehen. Selbstverständlich gibt es Verletzungen, dürfen alle verzweifelt und enttäuscht sein, aber das kann nie legitimieren, andere Personen körperlich oder sexuell zu misshandeln oder sie zu töten. Warum hat das nur mit Männern zu tun? Frauen misshandeln körperlich und psychisch genauso wie Männer. Alle Zahlen sagen das. Also körperlich weniger, aber psychisch ist bei Frauen halt ausgeprägter. Weiß nicht, was das Brutalere ist am Ende, muss ich ganz ehrlich sagen, als jemand, der psychische Misshandlung durch eine Frau erfahren hat. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Vielleicht hätte ich lieber zwei, drei in die Fresse genommen als 10 Jahre massive Depression, Probleme mit dem Selbstwertgefühl und anschließendes Abwenden von der ganzen Aktion. Wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich ein paar in die Fresse bekommen hätte von ihr, anstatt dass sie mich zu einem Wrack gemacht hat. Aber gut. Der Alltag ist einfach toxisch, ne? Ich fand das einen Absatz drüber auch gut. Was sind die häufigsten Gründe für die Gewalt, die von Männern gegen Frauen ausgeht? Tatsächlich sind es oft Kleinigkeiten. Die Suppe ist versalzen. Batsch. Die Schuhe stehen nicht ordentlich an der Eingangstür. Batsch. Das Klopapier, das eingekauft wurde, ist nicht weich genug. Batsch. Wer kennt's nicht? Dein Oder Kopftuch ist andere verrutscht. Kleinigkeiten. Sie hat außerhalb der Beziehung eine Affäre oder eine vermutete Affäre. Oh, Auch so etwas. Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, ja. Die Schuhe stehen falsch da oder fremdgegangen. Kleinigkeiten. Oh Und Mann, haben wir jetzt Gewalt gerade gegen. solche Kleinigkeiten sind für Frauen oft ein massiver Grund, psychischen Druck auszuüben. Aber das interessiert Christina nicht, weil sie interessiert sich nur für das Leiden von Frauen. Ja, Männer sind Täter. Ja, und das haben sie sich ja auch so hingespielt. Bei den anderen Sachen, ne, das kannst du alles wahrnehmen und das sind dann aber Einzelfälle halt, ne? Das ist dann alles so, das passiert halt mal. Aber die anderen Sachen, die sind ja Schuld vom Kapitalismus und so, ne? Also das können wir ja alles ändern. Das müssen wir einfach nur entscheiden, hallo? Also mal mehr reingucken hier vom Staat, lass mal mehr reingucken. Aber wir müssen dem anderen Narrative entgegensetzen. Warum gibt es so wenig Erzählungen über Frauen, die sich zur Wehr setzen, die überleben, die den Tätern entgegentreten, aber auch diejenigen, die das echte Leid erzählen, die Scheußlichkeit und Brutalität der Angriffe, die massive Folgen für die Frauen, aber eben auch Kinder haben? Ich finde, man könnte in Deutschland immer dann, wenn es einen Femizid gab, ein Band unter den Tagesthemen laufen lassen, einfach um darauf aufmerksam zu machen. Es ist schon wieder passiert. So wie bei den Simpsons, Tage ohne Femizid. Ja, oder halt Tage ohne Messerstiche in irgendeiner Innenstadt oder Tage ohne Drohungen gegen deutsche Kinder, dass der Islam sie alle übernehmen und verknechten wird. Wie Ja. wär's damit? Oder Wie wär's, wenn Tage. du sowas auch mal ansprichst? Die Gewalt gegen Frauen, die halt vom Islam ausgeht, die kommt nicht vor in deinem Buch oder zumindest nicht in dem Interview hier. Oder Tage ohne das, was als nächstes dann kommt, als nächsten Artikel. Zu Beziehungsproblemen gehören doch immer zwei, sagt die Interviewerin und will damit ein Klischee bringen. Und sie sagt, in Beziehungsproblemen ja, aber zu Gewalt nicht. Und das ist die größte und die dämlichste und die erschreckendste Lüge. Natürlich gehören zwei dazu, zu Gewalt. Ja, ich meine, das ist so lächerlich. Tja. Ja, Aber Christina weißt du, Klemm, meine Damen und worauf ist Herren. die Dame aus? Im Endeffekt auch nur jetzt den Hinweis. Ich würde sagen, das Buch ist eigentlich Pflichtlektüre für Männer. Es ist eine Pflicht, dass sie sich damit auseinandersetzen. Das ist vergleichbar mit der Beschäftigung mit Rassismus. Wenn man durch dieses System Stimmt privilegiert ist, sogar. dann kann man das Problem ja einfach ignorieren. Dann muss man sich damit nicht beschäftigen. Dabei sollten wir weiße deutsche Menschen ohne eigene Migrationsgeschichte verpflichtend rassismuskritische Bücher lesen und ja halt Ja klar, ihren verpflichtend Bücher lesen, ey. Verpflichtend für die Bücher deutsche lesen. und für die Frauen oder so, es hilft nicht, denke ich mal, so ein Buch, dass man was ändert oder so. Das ist keine ermutigende Schrift, denke ich mal. Nee, das wird die Leute total krank machen. Dieser Scheißdreck. Ja, Aber genau. da spekulieren die ja drauf. Und Ein die halten bisschen sich pushen. für die Experten fürs Geschlechterverhältnis oder so. Also das ist hier jetzt mein Kontrastprogramm, diese Geschichte hier. Da kannst du die gleiche Scheiße, die du in deinem Drecksbuch davor hast, Frauenhass, die kannst du hier für diese Kacke nehmen. Da kannst du jetzt hier Mutterlies festgeschnallten Sohn ein Jahr alt verdursten, war für sie ein Störfaktor. Das kannst du als Bauchbinde in der Tagesschau machen. Da kannst du bei jeder Gelegenheit, wenn du irgendwelche frauenpolitische Reden halten möchtest in irgendwelchen Parteien oder so, kannst du dich hinstellen und sagen, jeden so und so vierten Tag vernachlässigen irgendwelche Frauen ihre Kinder. Wie wär's damit? Das kannst du auch so hinstellen, als wäre das ein Problem, was man einfach so lösen kann. Weil das ist nämlich auch statistisch so, dass die Kinder von ihren biologischen Vätern praktisch nie vernachlässigt umgebracht werden oder so. Und dass es fast immer die Frauen sind, die das machen. Biologisch wohlgemerkt, bei Stiefvätern ist es wieder ein anderes Thema. Aber was biologisch angeht, ist es auf jeden Fall bei den Frauen mehr. Und da werde ich dann auch anwenden, ja, aber das ist ja dann auch viel hier, da ist ja auch mehr Zugriff und weiß ich nicht, wie in diesen ganzen Argumente, die bei der häuslichen Gewaltsache, die man da auch anführen könnte, aber die man da natürlich alle schön wegignoriert. Und da macht man da irgendwas draus, von wegen, ja, die Männer sind halt die Monster und lass mal so tun, einfach, als wären das die Monster, die wir irgendwie heilen können, aber durch unsere super tolle politische Geschichte. Und wir könnten einfach so tun, als ja, wäre das quasi ein Problem, was jeden irgendwie betrifft, was jedem begegnet wird oder so potenziell, weil das ja so unglaublich weit gefasst ist oder so. Und diese Scheiße hier passiert auch andauernd. Es passiert auch oft. Also. Na, es passiert eigentlich nicht oft, aber Zu oft. es passiert andauernd, aber es passiert regelmäßig. Und Das sogar vor Gericht irgendwie so ein Wie war das denn nochmal so eine Art Theorie, die dann auch eine Rolle spielt, dass die Frauen am Anfang nach der Geburt eben so eine Situation, so eine schwierige psychische Situation haben, dass das dann schon mal passieren kann, sozusagen. Das ist natürlich auch eine Ja, das Einstellung. wird hier in diesem Fall aber nicht der Fall sein, weil das ist Glaube ich dieses auch nicht. postnatale Depressionssyndrom oder wie sich das nennt irgendwie. Ja, Aber genau. ja, das wird hier nicht der Fall sein, weil den älteren Sohn hat die auch schon vernachlässigt. Aber der hat es halt überlebt. Der ist jetzt bei seinem Vater. Wundert mich dann auch, warum die Kinder nicht sowieso direkt schon bei ihrem Vater sind, aber das, da macht man sich da auch keine Gedanken darüber. Weil hier in diesem Artikel ist zumindest nicht zu lesen, dass der Vater sich irgendwas hätte zu Schulden kommen lassen oder so, dass der da keinen Bock drauf hat oder irgendwas. Ja, der ist trotzdem schuld am Ende vor Gericht oder so. Dann hat sie halt gelitten unter seiner Trennung oder sowas. Naja, das jetzt nicht, weil die ist jetzt verknackt worden, hier die Mutter. Okay, na, immerhin. Ja, es ändert sich auch mal was in der Beziehung, das stimmt schon. Die hat lebenslänglich bekommen wegen Vernachlässigung der Fürsorgepflicht, aber auch nicht wegen Mord oder so. Aber gut, lebenslänglich ist ja. Dann ist das selber eigentlich. Ja, aber es ist natürlich schon tief traurig, macht einen, dass solche Ideen hier. Also sie hat quasi den Sitz aus dem Auto genommen, einen Autositz vom Kind, in ihrer Wohnung daran festgebunden, damit er sich da nicht befreien kann. Und ist dann ihren neuen Lover knattern gegangen. Ja, Und das am hat schon nächsten Spaß Tag gemacht. ist sie dann nach Hause gekommen, hat sich erstmal schlafen gelegt und nachdem sie dann ausgeschlafen war, hat sie festgestellt, dass ihr Sohn tot ist. Tja, warum steht da dann nicht toxische Maskulinität, Mann verleitete Mutter, ihr Kind zu vernachlässigen? Ja, keine Ahnung, weil wir da wahrscheinlich doch noch einen Sind Funken noch nicht woke genug, glaube ich. bei Nee, ich aller, bei allem Zynismus dann ist doch noch nicht grenzenlos ist, der Schwachsinn. Der Ja, die haben einfach noch nicht das richtige Buch gelesen, die Pflichtlektüre. Die werden es auch noch dann. Der Dominik hat eine gute Idee. Wir müssen Frauen einfach beibringen, ihre Kinder nicht zu hassen. Ja, genau, will ich auch sagen. Wäre doch Ne? ganz easy. Ja, und vor allen Dingen, lass mal halt so tun, ne? Als ob das war, die ist ja eine Frau, andere Leute sind ja auch Frauen. Also lass mal einfach so gegenüber allen Frauen so tun, als wären sie ja ohne weiteres dazu bereit, ihre Kinder zu vernachlässigen. Das wäre doch eine Idee, oder? Kannst ja schlaue Sollst du das Bücher in der drüber Schule schreiben erzählen? und den Leuten Den Kindern irgendwie einfach. sagen, das soll jetzt jeder lesen und sich damit beschäftigen. Weil das ja, weil ja jeder dazu in der Lage ist oder irgend so ein Bullshit. Leck mich am Arsch, ey. Ja, ich Aber finde, das ist halt Frauen blöd. machen alles besser. Machen alles besser. Wie ausgerechnet Schweden zum Schauplatz blutiger Bandenkriege wurde. Ganz was Verrücktes. In den allermeisten europäischen Ländern sinkt die Mordrate nicht. So in Schweden, dem wohlhabenden Land, explodieren Bomben. Immer mehr Menschen sterben an Schusswunden. Wie konnte es so weit kommen? Ja, Und auch was Tipp hilft? abgeben oder so. Ich meine, das ist mit der hohen Zuwanderungsrate auch zu tun hat in Schweden. Du, das wird sogar thematisiert, aber es ist mehr so, ja, manche, zum Beispiel die Schwedendemokraten, sagen, das liegt an den Ausländern, aber. Okay. Wir sind ja der Spiegel, deswegen kann das nicht sein. Ja, in Schweden gibt es jede Menge Gangs inzwischen, die sich halt richtig brutal bekriegen. Es werden Bomben gelegt, es wird geschossen, es werden Menschen auf offener Straße hingerichtet. Allein im September 2023 starben 11 Menschen bei Schießereien, darunter ein 13-Jähriger. Viele Täter sind ebenfalls fast noch Kinder. Auch Unbeteiligte sterben im Kugelhagel. In den Zeitungen kann man von Bombenanschlägen lesen, die ganze Häuserzeilen wegreißen. Tja, warum? Warum ist das so? Warum kann das so sein? Sie befragen dann ich weiß gar nicht, wo die genau herkommt. Somalia und eine Faisa Idle, die hat in so einem Brennpunkt gelebt. Ihr Bruder war Bandenchef, die anderen Gangs benutzten mich, um an ihn heranzukommen. Einmal schlugen ein paar Gangster sie zusammen. 2015 wurde ihr bester Freund erschossen, 3 Jahre später ihr ältester Bruder. Wenn die Menschen um einen herum sterben, verliert man sein Sinngefühl. Man hasst das Leben. Ja, nu, aber ich meine. Waren das irgendwie, wie heißen die Leute da, Hendrik und Sören und Jan, die deine Brüder umgebracht haben? Oder hießen die vielleicht doch anders? Und In den schwedischen Vororten werden aus ehemaligen Kindheitsfreunden nicht selten erbitterte Feinde, die in unterschiedlichen Gangs gegeneinander kämpfen. Okay. Auch weil der Ehrenkodex der Gangster nicht mehr gilt und selbst Familienangehörige ermordet werden. In sozialen Medien prahlen die jungen Männer mit ihren Taten. Die Generation Z spielt Krieg. Nein, es ist nicht die Generation Z, die Krieg spielt. Es sind die Einwanderer, die Krieg spielen. Es sind Leute, deren Lebensverständnis zum Beispiel vom Koran geprägt ist, von Irre. Und warum guckst du so und so? Das sind die Leute, die sich da gegenseitig umbringen. Und im Kollateralschaden sterben dann auch mal Hendrik, Jan oder Sören. Ja, okay. Ja, in Schweden ändern aber gerade eine ganze Menge. Ich bin gespannt, ob sie da auch mal was ändern. Also. Für viele linke Schweden hängt die Gewalteskalation auch mit hausgemachten Problemen zusammen. Im Ausland gilt das Land noch als sozialgerechter Wohlfahrtsstaat. Dabei baut es seit vielen Jahren Sozialleistungen ab. Ja. Ihr könnt nicht verlangen, dass ihr Millionen Menschen dahin karrt und die ohne Verluste mitversorgt werden, weil die Menschen, die arbeiten, bleiben nach unseren Erfahrungen relativ die gleichen und denen müsst ihr immer mehr Geld abnehmen und dann haben die immer weniger Bock und dann führt das zu sozialen Verwerfungen. Wir können nicht die halbe Welt hier aufnehmen und sie, obwohl sie nicht arbeiten will oder kann, verköstigen. Und das sehen wir dann halt da. Ja, im Zentrum von Stockholm leben fast nur weiße Schweden. In der Vorstadt überwiegend Migranten. So sieht es in vielen Städten aus. Nun ja. Ich meine, die waren halt eher da, ne? Und die haben halt auch irgendwie eher schon angefangen, Besitz sich zuzulegen. Vielleicht schon seit Generationen und Was willst du machen? Willst du jemanden, der in Stockholm ein Haus hat, das wegnehmen und den dann in so eine Vorstadt schicken? Oder was ist dann gerecht? Ich weiß nicht, dass eine Vorstadt schlechter sein soll als in der Innenstadt. Also. Die somalische Autorin hat sich nie als Teil der Mehrheitsgesellschaft gefühlt. Von Lehrern bekam sie zu hören, aus dir wird eh nichts. Viele ihrer Freunde finden keinen Job, trotz Abschluss. Doch erklärt das, warum Jugendliche mit Kalaschnikows losziehen, um ihre Nachbarn zu töten? Nein! Diese Menschen kriegen alle Chancen, die ein Schwede auch kriegt. Grundsätzlich. Bildung, Angebot von Förderung und dann die Möglichkeit, auf dem Arbeitsmarkt irgendwie ihr Glück zu machen. Aber was anderes haben Schweden auch nicht. Nicht jeder Schwede wohnt in Stockholm in einem eigenen Haus. Es gibt genauso viel. Das ist alles so lächerlich. Auch Schweden bekommen von Lehrern zu hören, aus dir wird eh nichts. Ich habe das auch zu hören bekommen. Ich bin zwar kein Schwede, aber ja. Und dann kommt natürlich der Absatz über die Schwedendemokraten, dass die das alles nur bei den Ausländern sehen. Tatsächlich sind 85% derjenigen, die an tödlichen Schießereien beteiligt waren, im Ausland geboren haben einen ausländischen Elternteil. Doch wer trägt die Schuld? Die Leute, die geschossen haben, ihr Arschlöcher! Was ist es denn? Ja, ab dem Punkt ist er nicht mehr schuld, wenn er Leute erschießt, weil er hat ja keinen Job gefunden. Seid ihr noch ganz dicht, Spiegel? Und der Typ von den Schwedendemokraten sieht das auch anders. Er sagt, wir geben ihnen Schulen, wir geben ihnen Wohnungen, wir geben ihnen Essen. Das Hauptproblem ist kulturell bedingt. Sie wollen nicht Teil unserer Gesellschaft sein. Und da hat er recht. Und nicht alle Migranten seien gleich, sagt er. Er selbst habe Freunde aus dem Ausland. Ja. Es gibt einen Arsch voll, auch in Deutschland, einen Arsch voll Migranten, die ein Top-Teil unserer Gesellschaft sind, die einfach ihr Ding machen, die Freiheit hier genießen und wissen, dass es hier besser ist als in dem, was weiß ich, als im Sudan. Und die das auch bewahren wollen und die Deutschland eben nicht zum Sudan werden lassen wollen. Ist doch nicht zu glauben, ey. Dann interviewen sie noch eine Polizistin. Da wird dann halt also solidarische Nachbarschaftsstrukturen, Erste-Hilfe-Kurse. Da frage ich mich wirklich, habt ihr den Schuss noch gehört? Noch mehr Streetworker, vielleicht irgendwie ein extra Fernsehkanal auf Arabisch oder so, das wird helfen, das wird ganz sicher helfen. Mehr Geld für die NGOs und für die Leute, die noch mehr von diesen Leuten ins Land holen wollen, das wird helfen. Mann, ey. Lebst du noch oder schießt du schon? Hm? Schweden. Gang-Gewalt. Gewalt erzeugt gegen Gewalt, hat man das in Schweden nicht erzählt. Aber Leute, das ist doch nur ein Generalverdacht. Organisierte Kriminalität gibt es gar nicht. Wir müssen mal mit dem Mythos Clan-Kriminalität. Alter Schwede, in der Woche, nachdem wir eine versuchte Gefangenenbefreiung von einem Clan in Berlin hatten, ist das natürlich ein völliger Mythos. Da wird nur Politik mitgemacht. Hör auf damit. Erschienen im Oktober 2023 und wird sicherlich altern. ja, altern wie frisch gekochtes. Oh Mann. Ja, für diese Fantasieleistung sind dann noch 22 Euro fällig. Kapsching. Ja, also irgendwie ist diese Woche so die Woche der kranken Bücher. Das ist jetzt der Part hier in unserer Sendung, die wir jetzt gerade erreicht haben. Das ist nun das erste von mehreren kranken Büchern, auf die ich hier aufmerksam geworden bin. Also so langsam werden die Leute echt verzweifelt. Also meine Güte, also man probiert es doch nicht mal irgendwie. Also muss diese These ja schon in den Titel des Buches mit einweben, um dann irgendwie sagen zu können, ja hier, guck mal, ihr redet ja Quatsch, hier gibt es ja ganze Bücher drüber, dass das ja nur ein Mythos ist und mit dem Politik gemacht wird. Ja, und wie viele Autoren haben sie hier? Eins, zwei, drei, vier Autoren und ein Herausgeber. Ja, das zeugt von Qualität, glaube ich. Ich kauf's nicht. Und das ist ein Roman, oder was? Nee, das ist ein Sachbuch. Ein Science-Fiction-Roman. Jetzt nee, in der utopischen kulturmarxistischen Gesellschaft passiert das einfach nicht mehr. Ja, genau so. Wahrscheinlich. Ja, okay, das war das erste Buch. Seid ihr bereit für das zweite? Buch. Nummer zwei, Le Floyd. Wie geht eigentlich Demokratie? Hashtag Frag Floyd. Ich wollte mir schon immer von Neureichen erklären lassen, wie die Probleme mit unseren sozialen Ungleichheiten mit Demokratie zu lösen sind. Auf jeden diesem Fall. Schwert, in diesem Fall. Warum macht nicht jeder einfach einen YouTube-Kanal auf? Kein Plan von Politik? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Macht nichts, Ausrufezeichen. YouTuber Le Floyd stellt die Fragen, die dich wirklich interessieren. Wie geht denn jetzt eigentlich Demokratie und wie funktioniert der ganze Laden überhaupt? Fragezeichen. Gott, die Sprache allein könnte ich schon einen zu viel kriegen. Floyd sammelt Facts. Besucht die wichtigsten Protagonisten im Bundestag und haut mal wieder ordentlich einen raus. Punkt. Nein, Floyd, das ist schon so ein richtiger Tausendsasser. Der haut richtig einen raus. Alles auf und dieser Le Floyd, ey. Typischer Le Floyd-Humor. Oh, nee. Kommt da, ist der eigentlich über oder unter El Hotzo-Humor? Unter, glaube ich. Komma, Cat-Content in Klammern oder auch nicht. Okay. Ja, was jetzt? Das einzige Argument, was mich vielleicht überzeugt hätte, in dieses Buch reinzugucken, in eine raubkopierte Version und jetzt... relativiert er, ob da überhaupt Katzen drin sind. In dem Buch steht auf 200 Seiten wahrscheinlich, möchtest du in Band 2 Cat-Content haben, kreuz jetzt an. Und auf der letzten Seite steht dann, das war jetzt Demokratie. Ist frustrierend, oder? Die letzte Seite ist leer, da darf man seine Kommentare hinschreiben und so ein Herzrot ausmalen und so. Da darf man ein bisschen drauf spurbeln, ja. Und jede Menge Politikwissen, das hängen bleibt, Ausrufezeichen. Wo ist das hängen geblieben? Das ist ein Zugeblieben. Das hängen bleibt, ja. Los jetzt, Ausrufezeichen, Buch auf, Kopf an, go vote. Ich glaube nicht. Go vote. Go vote, go broke. Wir verlegen das. Was ist das für ein Verein? S. Fischer. Naja. Also ich bleibe bei meinem Motto Pink Floyd statt Le Floyd. Einfach mal The Wall hören, dann was seid ihr genauso zornig, wie wenn ihr das Buch gelesen Aber habt. ich kann es mir genau vorstellen. Das wird wieder so ein, ja, die Welt ist schlecht. Es gibt rechte Menschen. Aber ihr habt Demokratie und könnt linke Menschen wählen. Ja, irgendwelche Memes. Ich bin LeFloid, ja. Links kann man auch auf Leseprobe klicken. Ist das eigentlich, haben die jetzt, ist der Rezo nicht mehr zuständig für die Jugendbildung und das macht Ich jetzt der glaube, sie haben LeFloid? Rezo gefragt und der hat erstmal gesagt, ja, muss ich eine Weile recherchieren. Und dann haben sie gesagt, ach nee, da zahlen wir kein Geld für. Fragen wir mal den LeFloid. Ja, also zur Erinnerung, LeFloid hat sich ja dieses Jahr in meinen Augen zumindest, ist er mir nur da auf meinem Schirm erschienen, als er wegen Amadeo Antonio und dieser Shoyoka und die irgendwie gesagt haben, ja, LeFloid hat sich mit ihr solidarisiert und dann habe ich irgendwie 2 Videos später von irgendwem, die ich mir angeguckt habe, gemerkt, die Solidarisierung bestand daraus, dass er gesagt hat, KuchenTV, hast du einen kleinen Pimmel oder was? Das war der Beitrag von Wie geht eigentlich Yay. Demokratie? Buchautor Wahnsinn. LeFloid. Aber gut, ich meine, er wird ja wahrscheinlich sowieso das nicht selber geschrieben haben. Also, ich denke mal. Ich denke mal wahrscheinlich eher nicht. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn wir dann von Rainer Winkler Demokratie im Mittelalter bekommen. Dr. wahrscheinlich. Dr. Rainer. Ja, und der French Taunter fragt zu Recht, ist der nicht auch schon 40 oder so? Müsste der nicht langsam mal aufhören, irgendwie der flippige junge Typ zu sein? Irgendwann Tja. muss er sich die Haare färben und er ist 37. Ja, irgendwann geht es für ihn wahrscheinlich in die Politik. SPD nehme ich mal an oder so. Naja, ich glaube mal eher nicht, oder? Warum Weil. nicht? Ja, gut, er hat genug Geld, er muss sich eigentlich nicht mehr stressen. Ja, und auch, ich meine, klar, für so ein Buch, das wahrscheinlich wer anders geschrieben hat, also ist natürlich nur mal eine Vermutung, ne? Ist keine Tatsache. Das traue ich ihm halt schon zu, aber also wenn du dir mal so, er ist auch so ein Jump-Cut-Typ, ne? Also im Bundestag kannst du dich Boah. jetzt nicht hinstellen und 30 Mal cutten oder so. Schaffst du schon, wenn du es richtig machst. Doch, das kriegst du hin. Ja gut, wahrscheinlich wedeln die deswegen was mit ihren Händen. Das ist ein Signal an den Cutter. Ja, also man kann auch ins Buch gucken, ne? Was du unbedingt vorher wissen solltest. Demokratie in Deutschland, das Grundgesetz, der Rechtsstaat, der Sozialstaat, der Bundesstaat. Dann wird der Bundestag, die Bundesregierung, der Bundesrat erklärt. Also ich meine, eigentlich gibt's das, wird das an Schulen gegeben? Ne? Ist das so ein Schulbuch? Ja, und das sind ja die Probleme auch in der Demokratie. Auch die Interviews, Probleme. oh, mit Susanne Bär, mit Dorothee Ja. Bär, Katharina Barley, Gregor Gysi, Winfried Kretschmann, ach, ach, ach. Kommen da auch Alexander noch. Graf Lambsdorff, Christian Lindner, Thomas de Maizière, Frauke Petri, hoch, wie hat die es denn ins Buch geschafft? Peter Tauber und Sarah Wagenknecht. Ja. Gar nicht linkslastig, die Liste. Überhaupt nicht. Gar nicht. Null. Uff. Naja, wenigstens Frauke Petri, die wird mir bestimmt ein paar Sachen gesagt haben, die Ja an gut, aber unserer Frauke aktuellen Petri, Demokratie. Tauber und der Rest war Regierung. Ja. Also das Also, Ganze ist naja, aufgebaut CDU wie ist ja ein nicht Schulbuch, Regierung würde ich eigentlich. sagen. Nee, ich sag ja Tauber und Petri und der Rest. Nee, Oh nee, Dings war die auch Bär dabei, war noch der, ja. dabei. Die Bär war noch dabei. Stimmt, Ja. Entschuldigung. Wobei die ja in meinem Ansehen auch sehr stark gefallen ist. Also Und warum Dings auch. interviewt er eine ehemalige Verfassungsrichterin und nicht irgendwen aktuellen? Verstehe ich nicht. Kommt sicher nicht auf die Ideologie raus. War das Susanne Bär oder Ja, die? die Susanne erste Bär. war Susanne Bär, dann Dorothee Bär. Genau, die Krass, Bären. echt, die Susanne Bär, ja. Die. Ehemalige. Ja, die ehemalige, aber die immer noch amtierende Postmodernistin, also. Ich erinnere da nur an. Könnt ihr das ja euch auf unserem Kanal noch angucken? Mein Bericht ist in dem Video zu finden. Philly the Radikales Kid. postmodernes Recht Philly the heißt Kid es. 86 sagt, wobei, wenn ihr mir hier in ein paar Jahren die Bundestagsreden von LeFloid kommentiert, werde ich hier sein. Mit Clownsnase auch. Ja, werden wir auch aufhaben in Ja. dem Moment, glaube ich. Ja, gut. Das kann, glaube ich, nicht passieren. Also ich muss sagen, es sieht aus wie ein Schulbuch für Grundschüler. im Sozialkundeunterricht. Vielleicht kriegen wir Also da auch wieder eine interessant, wenn Auf. der jetzt in den Schulbuchmarkt einsteigt, das hat schon richtig dystopische Züge langsam. Wir kriegen da Wenn vielleicht auch der wieder so eine. Staatspropaganda ist in den Schulbüchern schon quasi. Uiuiuiui. Ich freue mich schon auf die Ausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung zum Nulltarif. Wie bei Stokowski, Jakubi Farah. Ja, zum Nee. Nulltarif war das nicht, aber halt für günstigen Taler auf jeden Fall. Also 5 Euro oder Ich so. glaube, teilweise kannst du diese auch zum Nulltarif kriegen. Nee, ich glaube, Musst du die mal Bücher, nachgucken. die nicht, nee. Also du kriegst immer so kleine Pamphlete irgendwie von denen, aber nicht so ein ganzes Buch. Ja, und hier ist der nächste Kleine Kracher. Pamphlete. Das Aktivistenmanifest, ein Update des kommunistischen Manifests für heute. Mit einem Vorwort von Robert Habeck, unserem Wirtschaftsminister. Was ist denn da bei Fischer los? Verlag Fischer. Ja, was ist denn da vor Karl allen Dingen Marx in und Friedrich Deutschland Engels ihr los? kommunistisches Manifest neu verfassen würden, was würden sie wohl ändern? Natürlich ein Vorwort von Robert Habeck, Vorwort von Robert Habeck schreiben lassen. Hinzufügen, Was ja. sonst? Ja, Leute, also ich habe keine Ahnung, warum. Also, das hat mir ein Zuschauer zugeschickt. Ich habe da auch nicht. Ich bin auch nicht drauf gestoßen. Aber warum ist das jetzt noch nicht überall Thema oder so? Wir haben hier ein verdammtes Buch, wo es um Kommunismus geht, mit Robert Habeck, unserem Wirtschaftsminister. Also, warum fragt man da jetzt nicht jeden FDP-Politiker, was sie noch in dieser Koalition zu suchen haben? Und Ja, ja, und fragt sich mal so generell, was hier in unserem Land eigentlich schiefläuft. Also ich hoffe, meine letzte Hoffnung ist eigentlich noch, dass das Vorwerk von Robert Habeck gar nicht von ihm stammt, sondern von irgendeinem Agenten geschrieben wurde oder so, der ihm damit schaden will. Weil, also, was sehe ich hier? Also, ja. so von hinten rum eingeführt. Das stellen die sich so vor, glaube ich, dass sie das von hinten rum einführen. Interessant auch, dass das Wirtschaftswissenschaftler sind, die das geschrieben haben, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut, das dafür jetzt hat ja Marx auch gehalten. Also. Ja. Ah ja, UC Gut. Berkeley, University of San Diego, Oxford. Ja, woke Shitholes, würde ich mal sagen. Das ist aber nicht dieses. Moment, ich guck mal kurz nach den Leuten. Ist das nur Frank übersetzt oder? Partnoy. Professor für Recht und Finanzen, Universität von San Diego, seit 2018 Professor für Rechtswissenschaften, UC Berkeley. Und bei Rupert Younger habe ich gefunden, Direktor des Center for Corporate Ja, aber ist das Reputation. dann nur übersetzt, das Buch? Ja, steht doch auch da übersetzt von Karen. Ach so. Karen Gensler. Die wollte Übersetzt von gleich dem Karen. Manager sprechen. Ah, wie Ja, heißt denn und das dieser, Buch also der nochmal? Younger, das sind auch die Autoren, also passt schon. Rupert Younger hosts Global Leaders to talk about topical business issues. Ja, vielen Dank. Geh weg. Ja, wie da steht, irgendwie, wir würden hier doch nicht viel ändern, angeblich. Ich wüsste auch nicht, was man da groß ändern soll. Aber wie heißt denn dieses Buch jetzt im Original? Ich finde da nichts. The Activist Manifesto. Habe ich hier die Amazon-Seite von gerade auf. Okay, dann haben sie es irgendwie rausgelassen aus dem Wikipedia-Artikel, zumindest von dem einen Typen. Von Frank. Frank. Hier Tja, steht. leider kann man das Vorwort nicht lesen. Das ist in der Amazon-Blick ins Buch leider nicht enthalten. Warum bloß? Weil das Einzige ist, was Vielleicht sie auf dazu anderen Seiten. getan haben. Wahrscheinlich gegenüber dem Original. Du sollst bezahlen, wenn du wissen willst, was der Robert denkt. Buch, Buch, Buch, Buch. Ich hätte für seine anderen Bücher auch immer Ist Geld. ja schon ein bisschen was älter, aber gut. Ich Okay. lade es mir jetzt nicht runter, nur um das vorzulesen. Kann man ja wann anders machen. Also auf seiner Webseite macht er auch überhaupt keine Werbung für dieses Buch. Naja, gut, das ist schon 5 Jahre her in Amerika, ne? Das ist von Ach so. 2018. Ja, er hat ja mehrere Bücher, die er irgendwie ausstellt. Die er wohl nicht alle geschrieben haben im letzten Jahr oder so. Sehr komisch. Aber der Robert, der weiß Bescheid. Und hier haben wir noch was mit Buch. Ricardo hat auch ein Och. Buch gelesen. Schauen wir mal, welches. Hey ihr Lieben, also anscheinend haben sehr, sehr viele von euch schon 1984 gelesen, ganz viele auch als Schullektüre. Und mir ist wieder eingefallen, dass es bei uns tatsächlich damals auch in der 10. Klasse gelesen wurde. Allerdings war ich da gerade schon ein Jahr im Ausland. Das war für mich jetzt das erste Mal. Ich habe es gestern gelesen und es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Es ist auch extrem bedrückend, weil es sehr genau beschreibt, wie Propaganda funktioniert, wie Menschen seelisch gebrochen werden und wie sich so auch eine Ideologie der Unterdrückung verbreiten kann. Aber ich würde es auf jeden Fall sehr empfehlen, allen, die es noch nicht gelesen haben oder vielleicht auch für die, wo die Schullektüre schon ein paar Jahrzehnte her ist, es nochmal zu lesen. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich verstehe gar nicht, was denn? Warum macht sie das überhaupt? Damit sie erzählen kann, dass sie mal wieder die 10. Klasse geschwänzt hat oder was? Seit wann bespricht der Rainer in seinen Streams jetzt auch Bücher? Entschuldigung, Dominik, den musste ich klauen. Die beste Reaktion darauf fand ich, ihr zu empfehlen, gleich Animal Farm hinterher zu lesen. Ja, dann werden noch weniger Strafanzeigen gestellt. Ja. Das ist so lächerlich, wirklich. Ja. Also. Und ich dachte mir zuerst so, ja, Ricarda, LeserInnen fanden vor allen Dingen das mit dem Neusprech ganz überzeugend und auch beängstigend. Oder wie die Szene, wo er sagen sollte, wie viele Finger er sieht, die fanden die auch ziemlich kluge. Verdammt. Selbstbestimmungsgesetz, genau so hieß es. Ja, sowas lesen so und Ding, nichts also. Das gab es in Amerika vor ein paar Jahren auch, da haben sie auch ganz stark probiert, dieses 1984, da geht es um rechte Dinge irgendwie zu pushen. Ja, nur dass Schorsch das halt irgendwie relativ deutlich gesagt hat, worum es in den Büchern geht. Ja. Naja. Ja! Ich gewinne sie mit jeder Woche lieber, die Simone Dedeayivi, weil sie dieses Loch füllt, dieses große Loch, das Hänger mir hinterlassen hat. Mit wunderbaren Artikeln, wirklich. Wunderbar heißt in diesem Fall, dass man mehrmals die Stirn mit großer Geschwindigkeit auf den Tisch vor einem knallen lässt, damit man das aushält. Weihnachten heißt Privilegiencheck, die Relevanz der Klassenfrage. Warum nicht gleich eine Endlösung? Wenn es um die eigene Hautfarbe geht, hilft Selbstkritik wenig, doch beim Privileg Reichtum kann man konkret handeln, umverteilen. Du meinst rauben. Meinst du? Wegnehmen, stehlen. Den Leuten, die was erarbeiten, die Früchte der harten Arbeit stehlen. Das meinst du? Ja, eben, Reichtum ist doch keine Eigenschaft irgendwie. No, it belongs to the poor, says the man in Rome. Ja, klar. Grauenhaft, wirklich. Ja, über die Feiertage ist es zur Abwechslung mal ruhig hier. WahlberlinerInnen haben sich kurz vor Weihnachten in einen überfüllten ICE gequetscht. Oder in einen Autostau eingereiht, um für ein paar Tage in ihre Herkunftsfamilien zurückzukehren. Was ist... Was? Herkunftsfamilien? Ja, es gibt auch die Agora und so. Familie ist doch so ein alter, cis-heteronormativer Patriarchatsbegriff. Kennst du doch. Ich glaube, es geht hier eher darum, dass die halt so ihre Wahlfamilie und ihre Herkunftsfamilie... Ich verstehe diese jungen Leute nicht mehr. Dort erklären sie den Großeltern dann den Sinn hinter ihren verwirrenden Berufsbezeichnungen. Nach einem gemütlichen Spaziergang durch die angenehm ruhige Stadt will ich Fotos sehen. Weihnachtsfotos zeigen einen Teil von uns, der sonst eigentlich eher im Verborgenen bleibt. Auf Social Media zeigen Menschen, was sie erreicht haben oder wo sie hinwollen, aber selten, wo sie herkommen. Zugegeben, in meinem Umfeld sind das meist westdeutsche Kleinstädte und wären die nicht so austauschbar, wären wir wohl nicht alle in Berlin gelandet. Weil Berlin ist auch nicht austauschbar, ne? Nee, Berlin ist auch nicht irgendwie ein Dreckloch, ein kriminelles. In Berlin lockt halt die Förderkohle. Und übrigens, Simon, wir sind nicht alle nach Berlin gezogen. Nee. Weißt du vielleicht nicht, weil du aus dem Loch nie rauskommst oder dein Horizont nur bis Weidmannslust reicht. Naja, aber gut. Ich meine, wenn du jetzt über Weihnachten in Berlin bist, dann bist du ja entweder sowieso da geboren oder hast keine Familie. Das sind die zwei Optionen. Herkunftsfamilie. Herkunftsfamilie. Naja, hast keine Familie, mit der du Kontakte hast irgendwie oder so, weil Berlin ist leer über Weihnachten. Weil ja, Wahlberliner ist nach Hause das Wort. Fahren. Wahlberliner. Man wählt es, in Berlin zu sein, weil da die Förderkohle abzugreifen ist. Unterstelle ich. Weil, welchen das anderen Grund hat es mittlerweile, in Berlin zu sein? Und das sage ich als jemand, der auch schon in Berlin gewohnt hat, eine ziemlich lange Zeit. Ja. Tatsächlich geben diese kleinen Einblicke viel Preis, also die Weihnachtsfotos. Weihnachten ist ein Privilegiencheck. Zeige mir, ob und wie du Weihnachten feierst, und ich sage dir, wo du wirklich herkommst. Wir teilen buchstäblich, aus welchem Elternhaus wir kommen und wer überhaupt eines hat, das sich besuchen lässt. Gott, wie ungerecht. Nur weil ich meine Eltern als Nazi-Kolonial-Arschlöcher bezeichnet habe, wollen die jetzt nicht mehr mit mir Weihnachten feiern. Und jetzt habe ich keine Familie, die sich besuchen lässt. Schon traurig. Das stimmt nicht immer mit dem Bild überein, das sich unser heutiges Umfeld von uns gemacht hat, oder damit, wie wir wahrgenommen werden wollen und was wir so performen. Nein, nein, Simon. Ich weiß, du kommst aus dem Theater, aber nicht alles ist Performance. Manche Menschen leben einfach, weißt du? Die brauchen sich nicht verstellen. Die brauchen nicht ständig eine Maske aufziehen, je nachdem, in welcher Clique sie gerade rumhängen. Das ist das Schöne an Familie. Da muss ich mich eben nicht verstellen, Simon. Darum ja, folgt auch Familie. Muss man fairerweise sagen, ist auch nicht unbedingt für alle so, aber trotzdem ist es nicht so schlimm. Wenn es so schlimm ist, dann fährst du nicht Weihnachten zu deiner Familie. Hm. So sieht es mich aus. Oh, stimmt, der Dead Ghost hat recht. It belongs to the poor, war der Mann in Moskau, ne? Und God, says the man in Rome. It belongs to God, says the man in Rome. Danke für den Hinweis. So, darum folgt auf Familienbilder im Netz regelmäßig eine Diskussion über soziale Herkunft. Darüber, ob die Leute, die in Einfamilienhäusern aufgewachsen sind, eigentlich reich sind. Oder wer spricht, als wäre er in Neukölln aufgewachsen, obwohl er offensichtlich aus einer weißen bürgerlichen Familie kommt. Ja, darüber, diese Gespräche, die entspinnen sich aber echt nur in geschlossenen Anstalten, meiner Meinung nach, wie Berlin. Weil, wenn ich irgendwie Fotos gezeigt bekomme, gehe ich nicht auf die Suche, ob ich rausfinde, welche wirtschaftliche Klasse der Mensch ist, der mir sein Foto zeigt, sondern ich will den süßen Hund sehen oder das Kind oder den Sonnenuntergang oder was auch immer mir die Person zeigt. Wer so an private Fotos rangeht, dass er die analysiert und sagt, du bist aber in einem weißen Mittelklassehaushalt aufgewachsen, oder? Der ist krank, Simon. Der ist schwer krank. Und er sollte überlegen, ob man da nicht was gegen tun kann, gegen die Krankheit. Ob uns Klassismus als Diskriminierungskategorie weiterbringt oder nur vom Klassenkampf ablenkt, ist ein Thema für sich. Aber wenn wir schon Klasse in den Privilegiendiskurs einbringen und wir darüber reden, wer mit wie vielen Ressourcen ins Leben gestartet ist, dann lasst uns doch den Blick auf die wirklich Reichen lenken und bitte das Konzept der Critical Richness einführen. Wenn Critical Whiteness... Critical Richness, auch Kulturmarxismus genannt oder Marxismus allgemein. Wenn Critical Whiteness ein Tool gegen den Rassismus ist, könnte Critical Richness dasselbe bei Klassismus sein. Check your privilege meint dann nicht, beschäftige dich mit deinem Weißsein, sondern sich mit Ausbeutung und Eigentumsverhältnissen zu befassen. Würde das Privileg, reich zu sein, endlich stärker in den Vordergrund im Vordergrund stehen, hätte Privilegien abgeben eine handfeste Bedeutung. Denn dann wären Vermögende nicht aus dem Schneider, wenn sie ich als weiße Person vor den Redebeitrag setzen. Critical Whiteness bleibt performativ, denn aus seiner Haut kann man nicht raus. Besitz aber lässt sich umverteilen. Das ist so niederträchtig. Das ist so ein niederträchtiger Artikel. Ich verdiene mein Geld mit Theater machen. Aber die anderen sollen ihr Geld abgeben für die, die nichts machen wollen. Und vielleicht auch für mich, wenn ich gerade kein Engagement habe. Nur so wird eine gerechte Welt daraus. Das Niveau von dem Beitrag wird schon deutlich dadurch, dass sie nicht zwischen Besitz und Eigentum unterscheidet. Ne? Also besitzen, ja, kann man ja alles Mögliche. Eigentum enteignen, das ist eine Nummer. Ne? Darum geht es ja eigentlich in Wirklichkeit. Ja, ich habe auch langsam das Gefühl, dass Simons Sachen noch mehr wehtun als Hängermäß-Sachen. Ja, da hatte Dominik recht. bitter. Also, dass solche Leute mit so destruktiven Ansätzen überhaupt in Tageszeitungen schreiben dürfen in Deutschland, das ist schon eine Schande, weil das ist ein klarer Aufruf zur Enteignung, im Zweifelsfall halt wie diese Äußerung von dem linken Mann über die Edeka-Diebe, ja, man holt sich nur das, was einem zusteht und so, und damit werden Mord und Totschlag irgendwann legitimiert werden. Wartet es nur ab, wenn diese Leute weitermachen dürfen. Wieso zusteht? Das ich habe ihn totgeschlagen, weil er reich war. Was ist denn? Ja. Ich habe ihm seine Privilegien erklärt. Ja, ich hatte mich schon gefragt mit dem Kwanza. Das hat man ja vor 2 Jahren schon mal uns angeschaut. Ich dachte ja auch, das wäre irgend so ein Ding aus Afrika einfach nur. Aber nee, das ist so eine Erfindung aus den 60er Jahren aus Amerika, wo es um rassische Einheit und Kollektivismus geht. Hier kollektivistische, also Sozialismus im Endeffekt. Und ja, hier haben wir jetzt den ersten deutschen Account von einem Politiker, nämlich dem Tobias Hucht. Der hat ja auch so einen YouTube-Kanal, ist zwar kein gewählter Politiker, aber der hat ja auch in Bremen für die Bürgerschaft kandidiert in diesem Jahr. Und er hat diesen Kwanza-Kram jetzt ja auch irgendwie verteilt. Ich nehme mal an, dass er keine Ahnung hat, worum es dabei geht, aber ja. Das fand ich nur mal wichtig, darauf hinzuweisen. Hier ist der Anfang schon mal gemacht und ich rechne eigentlich damit, dass es in den nächsten Jahren immer mehr werden, auch in Deutschland. Die mit Kwanza, das Fest, bei dem die Einheit der Nationen gefeiert wird. Genau. Ich freue mich schon drauf. Ach, welche Nation denn? Nee, übrigens ist Kwanza auch die Währung von Angola, nur so nebenbei. Kwanza, aber mit einem A, nicht zu verwechseln. Ja, Lilly, was hast du wieder gemacht? Hör auf zu häkeln. Das war schon ewig kennen, rechtsextreme Frauen unterwandern, aktuell aktiv, auch die Textil-Hobby-Szene. Zum Beispiel aktiv. Thema Stricken. Bitte setzt euch aktiv damit auseinander, wer was anbietet und wer Angebote bietet. Please retweet Follower Power. Hatten wir das nicht schon mal oder war das Häkeln? Ja, ich glaube, es war die Knitting Community, war das doch irgendwie in Amerika, oder? Ja, das ist, genau, glaube ich, hier rübergeschwappt. Ah, ja, genau. Nochmal das sehr unterhaltsame Video, wo diese ganzen Stories alle zusammengefasst werden, hier euch auch nochmal mitgebracht. Genau, die Knitting Wars sind schon ein paar Jahre her. Und hier die Carrie Smith, die man hier sieht. Das ist ja eine Dame, die mal so ein SJW war und alle möglichen Comedians gesponsert hat. Unter anderem auch diesen einen Typen hat die produziert, der mit diesem APU ist ein rassistisches Stereotyp-Ding irgendwie rumgerannt ist, was dann im Endeffekt am Ende dazu geführt hat, dass dieser APU-Charakter von den Simpsons nicht mehr dass sie sich davon distanziert haben und den nicht mehr in der Serie haben. Und ja, also die war da auch mal total davon überzeugt von dem Kram, den sie an der Uni gelernt hat und hat dann aber gemerkt, dass das alles nicht so schlau ist und die hat halt auch gemerkt, dass da bei den Strickern die SJWs auch aufgeschlagen sind und im Endeffekt was Ähnliches machen, was sie halt bei den Computerspielen und überall, wo sie halt hin sind, halt auch machen. Es wird die ganze Zeit von Rassismus geredet. Bei den Strickern gab es da irgendwie so ein Beispiel von so einer, die irgendwie einen Wettbewerb gewonnen hatte, um nach Indien zu fahren und sich da Stoffe anzugucken und so. Und die hat dann halt eben gesagt, so sich gefreut und dann gemeint, ja, Indien, das ist ja so exotisch, das ist wie eine andere Welt. Und dann kamen natürlich die Leute alle meinen, oh, wenn du meinst, die Inder sind irgendwie ganz anders, dann ist das Rassismus, weil tralala und blablub und so weiter und so fort. Und haben sich hier riesig drüber aufgeregt. Und alle möglichen anderen, die sie dann verteidigt haben, wurden dann auch direkt mit attackiert. Und das hat sogar dazu geführt, dass einer irgendwie ins Krankenhaus gekommen ist, wo dann die sich drüber aufgeregt haben, dass er jetzt sterben soll, gefälligst endlich abnippeln soll und so. Also richtig übler Scheißdreck. Eigentlich genauso Sachen, wo man uns hier immer erzählt, das ist so was, was diese rechten Trollgruppen machen, ne? Dass genau diese ganzen Dinge eigentlich, die da halt wirklich passiert sind. Das ist doch das Gamergate-Playbook, was die da benutzen. Hm. Ich meine, ich erinnere nur dran, wie sie sich alle gefreut haben, als Total Biscuit gestorben ist. Wer auch immer, habe ihn selig. Einer der größten Gaming-YouTuber irgendwie aus den Anfängen von YouTube, und der ist an Krebs gestorben, kurz nach Gamergate. Und die Shitshow der Kommentare zu seinem Tod werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Nein, doch, oh. Ja, ich hatte mir eigentlich so ein bisschen vorgenommen, euch nochmal eindringlich zu erklären, was für ein Monster hinter diesen ESG und diesen ganzen Regulierungen und so weiter steht, was jetzt kommen soll, beziehungsweise diese Reportings eben. Es sind alle Firmen, beziehungsweise erstmal größere, dann kleinere, dazu verpflichtet, entsprechende Reportings zu erstellen, was eben ihre Umwelt-, Sozial- und Führungsstandards oder sowas angeht. Und in dem Bericht wird jetzt hier unter anderem berichtet, wie das wieder mit Greenwashing betrieben wird. Nämlich, dass da irgendwie branchenübergreifend verglichen wird. Und ach, also kann man sich nochmal durchlesen. Nur das Ding ist eben, dass es ein Monster ist. Ne? Das wollte ich mal darauf hinweisen. Dass da eben unheimlich viel klein-klein berichtet wird und nicht nur diese Taxonomie darunter fällt, wonach eben CO2-mäßig alles aufgeschrieben und berechnet werden muss. Ja, genau, da steht es ja noch. Ja, Energiequellen und Verbrauch müssen gelistet werden, Wasserverbrauch, Abfallmengen, Belastung von Gewässern, das sind natürlich die Umweltfaktoren, aber es kommt ja dann auch eben noch dazu, dass diese Sozialfaktoren und Governmental-Faktoren da genauso bewertet werden, und dann kann man dann praktisch wieder, wenn man nicht so gut ist in Umweltsachen, sich mit mehr Diversity in der Führungsebene oder so, kann man sich dann wieder Punkte erarbeiten, sodass die Firma dann doch wieder umweltfreundlich aussieht unter der, oder eben einen besseren Index erhält und so weiter. Ja, dann gibt es hier diese CSRD und FSRD, meine ich, heißen die. Das sind, wie heißt es hier, Sustainability Reporting Directive. Das heißt, ja, eine lange Erklärung, was man da alles reporten muss, nämlich viel. Ne? Hier fing es an mit über 250 Mitarbeiter. Und das sind eben die Grenzen. Aber das wird dann eben auch runterkommen. Und in dem Ding von der Schufa, weiß ich nicht mehr genau, irgendwo stand auf jeden Fall, dass speziell nicht so große Firmen wahrscheinlich unter dieser Belastung, die das darstellt, zusammenbrechen könnte, und da müsste man dann eben aufpassen. Das hört sich ein bisschen an, als wäre das vielleicht gewollt, ne? Weil das sehen wir ja in vielen. Wir sollen hier irgendwie Diversity und so weiter berichten, aber es ist doch nach deutschen Gesetzen noch nicht mal gestattet, danach zu fragen, was der eine für eine Hautfarbe oder für eine Religion hat. Zumindest kann man da doch die Antwort nicht verweigern. Naja, was die Leute für eine Religion haben, das musst du sie ja im Endeffekt sogar fragen, damit du es eintragen kannst auf der entsprechenden Karte. Zumindest wenn es um eine Religion von denen geht, die ihre Kirchensteuer abführen. Aber ja, das ist doch die Berichterstattung vorgeschrieben, dass wirklich unheimlich viel Arbeit machen wird, denke ich mal. Dann wird man auch nicht unbedingt daran sehen, was man daran sehen möchte. So. Und das Ganze ist dann auch noch irgendwie unter Gerät Reset. Also das, wenn man sich diese Sachen durchliest hier von dem ESG, da findet man dauernd diese Bezeichnung Stakeholder und so weiter. Ja, und das kennt man ja eigentlich nur von dem WEF, dass die auch damit so gesprochen haben. Dann habe ich mal versucht zu suchen danach, ja, bei Google ESG und Great Reset angegeben. Da wurde mir gar nichts vorgeschlagen. Das finde ich schon ein bisschen erstaunlich. Obwohl es darüber eben Artikel gibt und so. Die gibt Banken, die schreiben sowas wie The Great ESG Reset. Also das ist da völlig, das ist völliger klarer Bestandteil, und bei Wikipedia steht das im selben Abschnitt sozusagen, im selben Absatz, dass das zusammengehört sozusagen. Offenlegungspflichten sind das eben. Also meiner Meinung nach wird das ein total gläsernes, durch so ein transparent, das wird alles transparent gemacht, und es ist eine riesen Überwachungsmaschine in meinen Augen. Ja, aber, das ist es. Es wird das ist ja das größte Thema in der ganzen Compliance-Schose mit den ESG-Richtlinien, weil einfach alles auch darauf umgestellt wird. Andere Compliance-relevante Sachen, die es in der Vergangenheit gab, werden ja auch unter den ESG-Sachen neu bewertet und neu implementiert. Es wird viel mehr Bürokratie geben, und eine sehr große Rolle spielt ja auch nicht nur der politische Einfluss, den du gerade gesagt hast schon, sondern wie steuerbar ist das? Wie kleinteilig analysierbar ist das? Und wie kann man das dann auch maschinell besser auswerten und steuern? Das ist auch ein sehr großer Teil dieser ganzen ESG-Sachen. Da wird im Endeffekt das kleinste Mikromanagement wird standardisiert, dass es halt computermäßig erfassbar wird und gleichzeitig halt auch bewertbar wird. Ja, sie möchten auch, dass du das mit Internet of Things und so weiter erfasst, also dass du irgendwelche Sensoren und so weiter dann in deiner Firma verteilt, sie bestimmte Dinge aufnehmen und so, dass das möglichst automatisiert auch abläuft. Über ESG habe ich ja schon von Anfang an gesprochen, was das für ein... Es ist halt ein Einfallstor für alle möglichen politischen Themen, weil man einfach sagen kann, okay, was ist denn Good Governance? Good Governance ist eine Frauenquote im Aufsichtsrat oder ist Good Governance, dass man ordentliche Löhne zahlt? Ne? Letzteres weniger. Ja, so 50-50 oder so. Da weiß man halt schon, wo die Reise hingeht damit. Ne? Das Ding ist doch, im Endeffekt habe ich langsam das Gefühl, dass es vor allem darum geht, kleine Firmen platt zu drücken, egal in welchem Sektor. Ja, damit sich die Großen den ganzen Kram einverleiben können. Und am Ende werden Handwerksbetriebe oder Ähnliches halt die Ausnahme sein und kritisch beäugt werden vom Staat. Und am Ende werden nur noch Nestlé und was weiß ich, wer Nahrung produzieren, Bill Gates. Das ist ein reiner, das ist die Machtübernahme des industriellen Komplexes. Ja. Des Korporatismus, ja. Also im Endeffekt, kleine Firmen haben so eine hohe bürokratische Einstiegshürde, dass es sich für die kaum lohnt, ab einer gewissen Marktdurchdringung überhaupt zu wirtschaften. Und die großen Firmen schreiben diese Regelungen selber mit denen sie die Kleinen rausdrücken können. Total abartig. Ob das dann nach unten weitergereicht wird, wird es schwierig, denke ich mal. Mein Eindruck davon ist eben, dass das eine unheimlich gläserne Gesellschaft, eine unheimlich gläserne Unternehmenskultur und so weiter zeigen wird. Und wenn man so ganz genau Bescheid wissen will, ja, über das, was die Firmen so machen im Einzelnen, wie sie es machen und was sie machen und was sie herstellen und so weiter, dann macht das für mich den Eindruck wie so eine Vorbereitung auf Kriegswirtschaft oder so. Das ist natürlich nur mein Gefühl. Ja, eine solche Wirtschaft kann man sehr leicht umstellen auf unterschiedliche Zweckmäßigkeiten. Da hast du absolut recht. Das steht ja auch ganz klar drin in dem Buch Die vierte industrielle Revolution, das eigentlich, wo die ganzen Great Reset-Dinger drinstehen, dass das ja auch der Fall ist. Eine steuerbare Gesellschaft, eine steuerbare Unternehmensgesellschaft, dass der Staat halt die Notwendigkeiten den Unternehmen auch diktieren kann, weil der Staat halt die Stelle ist, wo das Know-how angesiedelt ist und bei den NGOs natürlich. Kicher. Und dann können die Empfehlungen machen für Unternehmen und die Unternehmen können das ganz leicht anpassen, zu ganz geringen Kosten natürlich, ja. An der Stelle möchte ich nochmal zum letzten Mal in diesem Jahr das Buch Snow Crash von Neal Stephenson empfehlen. Das ziemlich, auch mit einer humorigen Linse, aber ziemlich genau zeigt, in was unsere Gemeinwesen zerfallen werden. Eine Relativierung möchte ich nur anbringen, und zwar ist es wohl so, dass einmal die Kriterien jetzt nochmal neu gewichtet werden, das heißt, dass vielleicht dann doch irgendwie was Wichtigeres nach vorne gestoben oder stärker gewichtet wird als andere Dinge, die eben nicht so wichtig sind. Das weiß ich noch nicht so genau. Müssen wir natürlich auch im Auge behalten, aber insgesamt ist es auch so, dass jetzt zum Beispiel, um die Kreditfähigkeit von einem Unternehmen zu bewerten und so weiter, immer noch die Zahlen auch die größte Rolle spielen. Man rechnet so damit, dass diese Nachhaltigkeitsfaktor hier, den sie dann da eben festlegen wollen, dass das so 20% in der Bewertung der Firmen ausmachen wird. Also ist das vielleicht nicht ganz so extrem, aber es ist ja auch nur ein Anfang. Ne? Ja, also es ist ja schon so, dass diese ESG-Kriterien bei bestimmten Investmententscheidungen von großen institutionellen Anlegern, nicht nur staatlichen Akteuren, eine Rolle gespielt haben und die teilweise schon Prämien für ihre Kreditzinsen und sowas zahlen mussten oder ihre Anleihen gar nicht platzieren durften oder. Daraufhin gab es halt das Paradoxon, dass die nicht ESG-konformen Firmen profitabler waren, trotz diesen Abschlägen, die sie gezahlt haben. Und dann ist der Markt zurückgerudert, aber jetzt kommt ja die ganze regulatorische Welle von den Staaten, dass dieses ESG-Kriterium nicht nur eine Angelegenheit ist, die sich die Banken und Versicherungen und sowas selbst auferlegen als freiwillige Selbstverpflichtung, sondern dass die Staaten jetzt ja Gesetze erlassen, in Deutschland beispielsweise ja das Lieferkettengesetz. Ja, richtig, solche Dinge spielen auch eine Rolle. Das heißt, Staaten, die Unternehmen müssen es im Endeffekt durchsetzen, ob sie wollen oder nicht, weil die Selbstregulierung nicht geklappt hat, weil die gemerkt haben, das ist ein zu großer Aufwand und das lohnt sich nicht und die nicht ESG-konformen Firmen sind profitabel und Ölgesellschaften können einfach irgendwelchen Leuten in Afrika Geld geben, dass die ihre Regenwälder nicht abholzen, die sie eh nie abgeholzt hätten, und das Modell habe ich ja öfters schon mal hier beleuchtet. Deswegen, ja, nochmal zur Abstraktion. Ich meine, das Ganze läuft ja wohl auch unter diesem Label von Green Deal, wo die Schweden zum Beispiel schon ausgestiegen sind. Also es könnte natürlich sein, dass man da einfach aussteigen kann im Prinzip. Müsste man natürlich so machen, auch eine Entscheidung treffen. Also dafür wäre wahrscheinlich eine politische Änderung, eine politische Richtungsänderung schwer nötig. Aber ja, Nicht mit das den Blockparteien. der letzte Ausweg sozusagen, dass sich politisch so stark was ändert, dass man da eben aussteigt, dass man es nicht tut. Ansonsten hast du recht, ja, es ist so eine Art Pflichtveranstaltung, ganz genau. Genau. Du hoffst also auf argentinische Verhältnisse? Hoffst du? Argentinische Verhältnisse. Afuera. Scheinbar. Ja, das hat sie ja auch mitgebracht, wo also im Endeffekt sie sagen, dass diese Stakeholder-Geschichte im Vergleich zur Shareholder-Sache ja, also eigentlich niemandem nützt. Ist Ja, ja und eigentlich, würde ich jetzt das war mal das das absolut. Ergebnis zusammenfassen. Ne? Ja, das war die Studie, ne? Increase lag and hurt performance, ja. Reducing the economic pie. Ja, der Ja, und wenn es Wohlstand auch ist mal. weniger, ist es das, ne? Aber dafür dürften die ganzen super schlauen Experten alle mitreden. Ja, und das wird teurer. Geht davon aus, dass es eine Verteuerungsmaschine ist und eine Überwachungsmaschine. Also ein Monster auf verschiedenen Ebenen, die man kaum entkommen kann. Bin gespannt auf die Europawahl, ob das eine Rolle spielt. Und diese Oder ob sie Geschichte hier, keine. die kennen wir ja schon. Ne? Also, dass sie mit diesem ES und G irgendwelche Sachen dann ausgleichen und die sich dann darüber aufregen und sagen, ja, aber es hilft doch unserem Planeten jetzt gar nicht, wenn ihr jetzt noch mehr Frauen angestellt habt, damit ihr hier irgendwie euer Scoring verbessert. Kann man ja gar nicht richtig vergleichen. Ja, sowas aber auch. Es ist fast so, als wäre das so gewünscht, dass man das so rumbasteln kann, um den Leuten zu erzählen, ja, wieso, wir machen doch gute Sachen. Ja, und Softwarefirmen und Banken sehen da irgendwie schon mal ein Geschäft drin oder so. Und die beteiligen sich dann eben auch kräftig. Wie zum Beispiel gerade auch die Schufa. Ist auch in so einem Bereich drin. Ja. Achso, ja, nächstes Thema. Ungefragte Wärmekontrolle. Es gibt hier wohl eine Stadt, ich weiß gar nicht, wo es war. Die machen jetzt Köln. von ihrer, in Köln, von ihrer Dingsgesellschaft aus, ihrer Energiegesellschaft, so Aufnahmen von privaten Häusern, von Wohnhäusern. Um zu gucken, wo denn da wohl und ob da wohl Energie entfleucht. Ja, und ich meine, im Winter wird das wohl ziemlich viel sein, dass da Energie entfleucht. Und manchmal hat man vielleicht auch falsche Bilder, weil einer gar nicht zu Hause ist oder so. Und irgendwie fühlen das die Leute auch alles nicht so ganz so toll, wenn da solche Fotos gemacht werden. Sie haben eben Angst vor einer Art Klimapolizei, ne? Dass sie demnächst rumfahren und sagen: Hier, Ihr Haus ist nicht vernünftig gedämmt, Strafe oder so, oder bitte nachholen oder ne? Eben. Lass die großen Aufpasser wieder vorbeikommen und sagen, was man zu tun und zu lassen hat. Obwohl die Leute ja besonders Bock drauf haben, immer. Das Verfahren entwickelt und so. Schön. Nee, das kann ich mir in Deutschland aber gar nicht vorstellen. Man könnte Also, widersprechen, ne? es gibt ja auch schon so einen Strafenkatalog irgendwie, der kursiert, was dich das dann kosten wird, wenn du zu einem gewissen Zeitpunkt nicht gedämmt hast und so. Das sind ziemlich Wäre ganz schön brutale viel. Strafen. Bis 50.000 € oder sowas. Fast als wollte man Leute enteignen, damit am Ende alles Konzernen gehört. Oh. Schon gern Geld hast, dir die Heizung zu leisten, die neue, dann. Naja, aber die Schwab GmbH gibt dir gerne Geld. Du musst nur das Haus überschreiben. Ja, so ungefähr. Oder als Bauer kannst du deinen Acker doch an Bill Gates verkaufen. Das ist doch gar kein Problem. Da kannst du doch ein paar Pfennige für kriegen. Man muss wieder die Aluhüte auspacken langsam. In Frankreich, meint die Frankfurter Rundschau, endet jetzt die Ära der Billigstrompreise, ja, des Billigstroms. Und die haben ja viel Atomstrom. Was kostet der Atomstrom jetzt? Er kostet 4 Cent pro Kilowattstunde. 4. Und wird erhöht um 70, fast 70% auf dann, ne, 7 Sieben. Cent. Also wenn das das Ende der Billigstrom-Ära ist, ja, dann möchte ich bitte nach Frankreich oder so. Da hätte ich das gerne hier auch. Ich weiß nicht, das ist so wie eine Lachnummer, die Preiserhöhung, Ja, oder? das zum einen und zum anderen stellen die das ja im Endeffekt so dar. Ja klar, also die hatten ja jetzt Probleme natürlich mit ihren Kraftwerken und die bauen ja jetzt neue und für diese ganzen Vorhaben brauchen sie Geld. Und der Witz ist, der Staat will es halt nicht bezahlen. Also, und wo ich auch sage, ja, das ist doch vernünftig. Warum sollen die das umverteilen? Geld Dann, damit und so. Weil es ist ja jetzt auch nicht unbezahlbar, der Strom. Da sollen die Leute jetzt halt mehr Geld dafür bezahlen. Und auf lange Sicht hat man, und was hier natürlich in dem Artikel auch nicht drin vorkommt, ist, dass wir jetzt importieren in Deutschland, weil wir jetzt Importland geworden sind für Strom. Und das könnte ja eventuell auch irgendwie einen Druck auf den französischen Strommarkt haben, eventuell, könnte ich mir vorstellen. Steht in diesem Artikel hier nichts so drin, aber Weiß könnte ich nicht, mir vorstellen. ist Na, nicht so einfach so, also. glaube ich, aber ja, im Prinzip natürlich. Naja, einfach dadurch, dass wir mehr Nachfrage Genau. erzeugen. Mehr Nachfrage, steigende Preise, ganz einfach. Und der Strommarkt ist sehr reguliert. Wir reden hier über sehr langfristige Lieferverträge. Deswegen ist das ja auch mit, okay, also Frankreich hat Probleme mit ihren Kraftwerken und so. Ja, vielleicht, aber trotzdem haben sie so viel Kapazität, dass sie trotzdem Lichter am Laufen halten können und nicht so Stromsparmaßnahmen für die Industrie machen müssen, wie wir in Deutschland. Tja, das ist der Unterschied. Ne? Wir müssen Strom sparen, die Unternehmen müssen vom Staat Hilfe bekommen oder auch nicht. Ja, ist noch nicht entschieden. Und vorsorglich machen sie schon mal dicht. Das passiert in Frankreich nicht. Warum Ja, und bloß? die ist ja auch nicht passiert, ne? Hier ist Jeden Tag siehst du inzwischen die Nachrichten, dass irgendwer wieder irgendwo in Deutschland was zumacht. Diese Posse in Bayern, wo sie irgendwie ein Rechenzentrum hinstellen wollten. 250 Arbeitsplätze, die jetzt nicht kommen, weil halt eben die Stromversorgung nicht garantiert werden kann. Wir sind in Deutschland, nicht im Sudan. Ja, das war jetzt, glaube ich, nicht von mir. Das war von dir und das ist die perfekte Überleitung. Okay. Weil das ist ja genau dieses Beispiel eigentlich, was Maas gerade gesagt hat. Also, ne, dass man einfach irgendwelche sagt, ja, die Jobs hier, da kommen so viele grüne Jobs. Und das sind ja nur irgendwelche Dinge, die man halt meint, die passieren. So ist doch egal, wie viele Jobs wir verdienen. Es kommt viel mehr neue. Ja, hier, guck mal, habe ich eingetragen in mein Modell. Ja, braucht es mehr Leute, um Windräder aufzustellen, als irgendwie im Kraftwerk zu beschäftigen. Ne? Das ist auch logisch. Ne? Aber trotzdem ist alles viel Aber günstiger und so, ne? Ist nee, klar, ne? das natürlich nicht. Ne? Das wäre vornherein die Lüge gewesen, dass das günstiger würde. Eine Kugel eins nicht nur. Google Eis, la la la. Die Göring Eckardt hat doch noch gesagt, auf langfristige Sicht fallen die Strompreise, bla bla. Ja, Mars, ist das jetzt nochmal was für dich, ne? Freilaufende Katzen gefährden weltweit die Artenvielfalt, heißt es. Aber deine läuft ja nicht frei, ne? Nö. Der hat ein Jahr seines Lebens draußen verbracht und seitdem hat er eigentlich kein gesteigertes Interesse mehr, da rauszugehen. Er liegt lieber faul auf dem Sofa im Warmen, wo es was zu essen gibt. Ja, aber nu, klar. Ich Ja, also, meine. ob das Insekt jetzt selten ist oder nicht, oder der Vogel, der da so eine kleine. Ob der jetzt irgendwie selten ist oder nicht, das interessiert ja so eine Katze eben nicht, wenn sie Hunger hat. Das ist ja auch in Ordnung im Prinzip. Ja, weiß ich nicht genau, was man da jetzt dran tun soll, sozusagen. Ich werde die Katze nicht mehr so Keine freilaufen lassen. Freiheit mehr. Ja, Wir genau. brauchen das ESG-Rating für Kreislaufkatzenschaft. Ich denke ja auch ein bisschen, dass man vielleicht ein bisschen akzeptieren muss an Veränderungen in der Umwelt und in der Zusammensetzung und so weiter, weil das eben der Gang der Dinge ist. Sind ja auch schon ziemlich viele Arten ausgestorben, auch ohne uns und so. Katze streicheln. Genau. Hat jetzt auch immer noch Hunger, aber ist ja schon mal Nicht die gestreichelt. Katzen füttern, oder wie? Oder Ja, doch? gut, ich meine halt so Trap, Spay und Neuter-Programme sind ja eine vernünftige Sache. Also, damit die halt nicht unbeaufsichtigt sich explosiv vermehren. Also, das finde ich schon eine gute Geschichte, dass man das da macht, wo halt so Katzenkolonien bestehen, dass es da Aktivisten gibt. Das machen ja auch großenteils halt Leute in ihrer Freizeit, dass sie sich darum kümmern, dass so Katzenkolonien halt sich nicht exponentiell Ist die Frage, vermehren. so, ne? Also das wahrscheinlich für Deutschland, weiß nicht genau, aber hier, dass in Deutschland die Artenvielfalt dadurch gefährdet würde, das glaube ich auch nicht unbedingt. Das ist insofern. Ja, dass halt Windräder, die Vögelvielfalt auch irgendwie, das ist nicht so wichtig, aber die Katzen. Richtig. Ändern macht dick. Macht Kinder dick. Ja, gendern macht Dück. Die Ja, Bücher. dick und durstig. Nach mehr Gleichheit. Ja, hier haben wir einen Text von einem Professor von der Fachhochschule in Frankfurt. Der hat sich einfach mal zwei durchgegenderte Gesetzestexte angeguckt und geguckt, wie wären die, wenn die formal juristisch geschrieben worden wären und nicht halt ja, durchgegendert. beide vom Gesetzgeber gegendert, gehorchend dem Willen, ja, welches Wahlvolks eigentlich? Ne, es geht hier um das Tierarzneimittelgesetz und die juristische Ausbildungs- und Prüfungsordnung von Rheinland-Pfalz. Ja, also fangen wir mal an. In Sachen Geschlechtergerechtigkeit sind sie auf dem Stand der Forderungen von vor etwa 20 Jahren. Sie berücksichtigen Männer und Frauen, dem Höflichkeitsverständnis des 19. Jahrhunderts folgend, die Damen zuerst. Die zahllosen nicht-binären Identitäten kommen nicht vor. Im Tierarzneimittelgesetz werden nur Menschen gegendert, nicht Tiere, sodass, anders als noch in Noahs Arche, der Kleinnager keine Gesellschaft von der Kleinnagerin erhält. Die ewige Diskriminierung des Katers gegenüber der Katze durch hartnäckige Nichtnennung wollte der Gesetzgeber offenbar ebenfalls nicht beenden. Gendern kann eine Einbahnstraße sein. Ja, dann kommen ein paar juristische Spitzfindigkeiten. Der Gesetz- und der Verordnungsgeber sind mutig genug, um stellenweise von Personen zu sprechen. Gefährlich. Darunter passen auch andere Geschlechtsentitäten als männlich oder weiblich. Wenn es in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung beispielsweise heißt, die Aufsicht führende Person fertigt eine Niederschrift an, wird so zugleich die himmelschreiende Benachteiligung juristischer Personen bei der Prüfungsaufsicht beseitigt. Der Weg ist frei für Aktiengesellschaften oder wenigstens deren Vorstände als Aufsichtsführende. Ja, also da geht er halt darauf ein, was bei juristischen Texten eigentlich wichtig wäre, nicht solche Sachen. Beim Tierarzneimittelgesetz fällt der Umfangszuwachs von der gegenderten Form gegenüber der nicht gegenderten Form noch recht übersichtlich aus. Das Ersetzen von der Tierarzt durch die Tierärztin oder der Tierarzt, die oder der, hat den Normtext nur um rund 2% länger werden lassen. Die Lektüre lohnt trotzdem, weil man Kostbarkeiten wie die Hofmischerin entdecken kann. Ziemlich viele zu verdoppelnde Personenbezeichnungen finden sich dann in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung. Dazu den Richtern und Rechtsanwälten, Rechtsreferendaren und Ausbildern, Vorsitzenden und Präsidenten, nicht nur deren weibliche Pendants treten, sondern auch Artikel und Pronomina angepasst und ergänzt werden müssen. Der Text legt hierbei um beachtliche 7,5% zu. Das ist schon ne, nur durch diese Sache. Ne? Eine lose Blattsammlung würde von derzeit 4.916 Seiten auf 5.162 Seiten anwachsen. Ein geschlechtergerechtes Lehrbuch würde somit teurer werden, weil es mehr Papier bräuchte. Wiederum bei gleicher Aussage. Ist das nötig und ökologisch sinnvoll? Geschlechterneutralisierte Texte werden aber nicht nur dicker, sondern auch unverständlicher. Hier geht er auf ein Beispiel ein, dass halt immer Hersteller, Herstellerin genannt wird im Text, aber beim Korrekturlesen einfach ab mal das eine oder das andere weggelassen wurden. Ne? Bedeutet das Fehlen des deren oder nun, dass zwar ein Hersteller die Kosten und Gefahren zu tragen hat, eine Herstellerin aber nicht? Da lauert eine Geschlechtsdiskriminierung mit allen damit verbundenen Rechtsproblemen. Oder bedeutet es nur, dass der Leser sich nötigenfalls sowieso die weibliche Form hinzudenkt, sodass man sich den Aufwand auch hätte sparen können? Schwierig, schwierig. Vielleicht sollte ich schleunigst einen Drittmittelförderantrag stellen, um dies zu klären. Ja. Eine kleine humoristische Sache zum Jahresabschluss. Ne? Praktikabilität, Rechtsklarheit und Gendern. Führt nur zu mehr Problemen. Ja. Wer hätte es gedacht? Die sollten aber auch noch unbedingt die Tiere mitgendern. Das sollte auf jeden Fall passieren. Das ist doch. Die Tiere. Ja. Hündinnen und Hunde. Kann man doch, das kostet doch kaum Platz. Kann man doch schreiben. Weltraumaffinnen und Affen, oder wie? Weltraumaffine, Affen und Affinnen. Gibt es nicht irgendwo eine mutige Fischbiologin, die sich diese annehmen könnte? Fischelektrikerin war's. Fischelektrikerin, genau. Deswegen hatte noch ein schönes Beispiel, das natürlich. Sehr geehrte Katzinnen und Kätzinnen, hören Sie auf, die Vögel und Vögelinnen zu essen und essen. Ens Katzens und Ens Vogelbein. Genau. Ja, und ich habe gerade gesehen, auch die Übersetzung von dem Buch ist schon von 2019. Von dem Marxismusbuch mit Robert Habeck, ja. Hätte ich gedacht, das wäre jetzt eine Neuerscheinung. Aber auch so wieder. Macht's auch nicht besser. Ich finde es immer noch unfassbar. Also. Schon gut, der schreibt das Vorwort zum Kommunistischen Manifest, literally, und wird Wirtschaftsminister. Ja. Und er schreibt gleichzeitig das Vorwort zu 1984, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ja, das also, das ist auch schon wieder... In dem Zuge der Umdeutung, ne? Dass man das jetzt alles... Weil, ich meine, macht ja auch Sinn, dass man 1984 als erstes Mal umdeutet, wenn es da drin auch um Umdeutung geht von der Geschichte und so. Dann fängt man damit an, dass man sagt, ja, die Geschichte von 1984 ist eigentlich ganz anders. Ja, genau. Wir haben das bisher durch die falsche Linse betrachtet, das Buch. Das ist einfach so. Hört ihr mich jetzt wieder? Ja. Ja. Ah. Du warst kurz raus irgendwie. Ja. Ich wollte noch erzählen, dass ich von den Wegner ein Video gesehen habe, von den Buschern Wagner oder Wegner, wie er heißt, der noch ein schönes Beispiel gemacht hat bezüglich Gendern. Er meinte zum Beispiel, der Lehrende war kein Lehrer. Okay. Absolut geht es auf jeden Fall in der Beziehung, in der Abteilung. Ja, ist doch so. Ne? Da kann ja auch ein Mitschüler gewesen sein, der mal gelehrt hat oder so. Ja, ja. Also, oder eine Lehrerin. Der Lehrende war kein Lehrer, könnte ja auch eine Lehrerin sein. Ja, du meinst jetzt Lehrer mit 2 E, ja? Das ist bestimmte Frau. Ja, ja, diese Woche gab es auch dieses Ding mit weniger Zuschauende schauen Tatort. Das war irgendwie... Ja, genau. Ja, ich glaube, da hat das... Da werden die Kommissarenden aber dran zu knabbern haben. DPA-Meldung war das sogar. Weniger Zuschauende haben 2023 Tatort in Anführungsstrichen geschaut. Ja, ich meine, das ist aber halt auch wieder so völlig irrwitzig, weil die Zuschauenden, die haben ja Tatort geschaut. Die Nicht-Zuschauenden haben keinen Tatort geschaut. Also waren es nicht weniger gesagt, Zuschauende. Theoretisch wäre es ja möglich, dass die Zuschauenden woanders zugeschaut haben als beim Tatort. Wäre ja theoretisch möglich. Also insofern können es schon weniger Zuschauende auch sein, aber ja, es ist auf jeden Fall Quatsch. Also Zuschauende. Tja, und wir schauen nächstes Jahr auch wieder zu bei allem. Ja, schauen zu und ihr schaut uns zu. Und unser Möglichstes. Geböller wegböllern kann ich. Für die FDP-Lau heute endet ja auch die Möglichkeit, da nochmal seine Stimme abzugeben für die Sinnlosen. Für den Austritt aus der Koalition. Die Lindner ignorieren wird. Wahrscheinlich. Das ist meine Voraussage. Also. Und Mammon, du hast jede Menge Knallerei gekauft, oder was? Ich hasse ja dieses Geknalle, aber trotzdem werde ich bis aufs Blut verteidigen, dass der Mammon rumknallt. Wir gehen ganz weit weg. Wir gehen da zur Uni rauf, sind auf einer großen Wiese. Dass überhaupt einer mitkriegt, dass wir da was machen. Na, ich werde hier dem. Aber nicht auf den Genderlehrstuhl zielen, bitte. Nein. Ja, wäre sogar in der Nähe. Ich weiß, das ist verlockend, aber muss nicht sein. Ja, von ich werde Mr. Peterson gut zureden, damit er nicht allzu viel Scheiß Angst hat. Der versteckt sich schon seit 2 Tagen jedes Mal, wenn es knallt hier unter meinem Racing Seat. Ja, ist auch gar nicht von mir. Ich hab Bekannten, der so viel böllern möchte. Ich habe vorhin das Video von diesen Holländern gesehen, die extra nach Deutschland gefahren sind, um den ganzen Wagen mit Zeug vollzuladen. Und dann haben sie auf dem Weg heim eine geraucht und dann wollte er das Ding aus dem Fenster schnicken. Der Wind hat es wieder reingeblasen. Das Video war ziemlich, ja, lustig, weil es fliegen halt ständig Raketen aus diesem brennenden Auto raus. Pam, piu, das ist geil, jo. Tja, Pech gehabt. Ich meine, wer muss auch unbedingt rauchen, wenn er irgendwie, ich glaube, 75 Kilo hatten die dabei. Ja, kannst du ungefähr vorstellen, wie groß das Inferno war. Ja, das ist... Manchmal wünscht man sich schon einen Feuerwerksführerschein wenigstens. Ja, ich schaue ja auch mal darauf achten, dass nicht zu viel Sprengstoff da sozusagen liegen auf dem Haufen. Und dann ist da eins leer, dann können sie es nicht nachfüllen, weil sonst wäre zu viel Sprengstoff da auf dem Haufen. Das ist ein Quatsch. Sprengstoff. Ja. Na dann... Ja, nächstes Jahr. Ein Jahr geht zu Ende, das nächste beginnt. Ja, let's come. Ja, heute ist ja auch nach der amerikanischen Schreibweise 12/31/23 und das ist dann 123123, ne? Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, ist der heutige Tag, das heutige Datum. Genau, das freut auch den Silvester. Mhm. Ja, was meint ihr? Vorhersagen fürs nächste Jahr? Also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich glaube, dass die Republika auf jeden Fall sehr spannend wird. Die haben auch schon ihr Motto bekannt gegeben, das lautet im nächsten Jahr Who cares? Oh Gott, oh Gott, wir werden uns Und hunderte beschissene Vorträge über Care-Arbeit ja, anhören. das Ach könnte zum Beispiel so, schon mal was ist sein. unbezahlte Ja, genau. Care-Arbeit? Soll ich Ja, da nicht ich selber denke an melden, weil ich so, care? ich denke an so Aussagen wie, ja, die Menschen leiden, alles, der Planet stirbt, aber who cares, weil wir leben ja im Kapitalismus und muss ja weitergehen und Habt ihr das Ding von tralala. der Reschke gesehen? Ich Ja, vergesse das ein, zwei, wegen, habe ja, ich geteilt. Frauen kaufen die Care-Arbeit. Geschenke, Frauen Moment, backen die Moment, Moment. Plätzchen, Frauen bringen alles irgendwie zusammen. Ja, genau, das war. Und Das ist auch so eine das Spalte, ne? Weil das. an Also. Weihnachten machen praktisch Frauen alles. Also es Ja, hat, sie hat Männer gesagt. machen nichts. Also, tatsächlich ist es nicht der Weihnachtsmann, sondern es sind die Frauen in unserer Gesellschaft, die Weihnachten zum Fest der Liebe machen, Ja, und die Geschenke können auch besorgen, Plätzchen noch. backen, dekorieren, Doppelpunkt. All das ist unbezahlte Care-Arbeit. Die dekorieren zu 80% für sich selber, weil sie es mögen. Unbezahlte Care-Arbeit. Erstmal, ja. Ja, die Und wer Geschenke trägt den kaufen, ne, sind Baum? unbezahlt. Die Geschenke kaufen ist unbezahlt. Ja. Erstmal, glaube ich, die meisten Paare teilen sich das Geld für die Geschenke für ihre Kinder zum Beispiel. Dann in Ehen, wo die Frau zum Beispiel Hausfrau ist, bezahlt der Mann die ganzen Geschenke. Ja, aber es bezahlt ja Shocking. keiner ihre Arbeit. Das ist doch das, worauf sie hinaus wollen. Ja, aber der Mann trägt auch den Baum rein, wird er dafür bezahlt. Der Mann, was weiß ich, mein Vater hat zum Beispiel beim Familienessen jetzt das Fondue gemacht, wird er dafür bezahlt? Nein, also. Ja, aber das ist ja auch Anja ein. sieht wie Nur immer, aufkehren. Nur mit das dem einen Aufkehren Auge sehen. sieht man besser, ist doch auch der Wahlspruch von dem Sender, oder? Wie bei Das ist Monty der Python NDR da. in diesem Fall. Ja, sag ich ja. Moment. Ja, NDR ist ja auch Teil von der ARD. Vielleicht muss man auch so eine sprachliche Regelung finden, dass man nicht mehr, wie jetzt bei dem anderen Fellatio, sondern Blowjob sagt, dann weiß man, es geht um Job, es geht um Arbeit. Ja. Gut, jetzt habe Ja, das ist auch wortwörtlich die Definition dieser Leute für Arbeit ist, jemand Unterdrücktes tut etwas. Und wenn es sich selber in der Nase popeln ist. Oder wie der unsterbliche Gene Simmons gesagt hat, you know your man is working hard, he's worth a deuce. Vielleicht sollten Frauen auch mal was zurückgeben einfach. Dann lernen die vielleicht auch, dass Geben seliger als Nehmen ist. Nee, das lernen die nicht mehr. Also ist Schon mal die eine Trend. Reschke nicht. Die sind ja dann Und so irgendwas schön zu Broken Man. dekorieren und lecker zu kochen, das macht ja niemand, weil es ihm Spaß macht. Ne? Na, So, auf gar nee. keinen Fall. Auch nicht, weil ich es selber schön finde. Du darfst ja von dem Essen nichts essen, ne? Also, was Darum du geht es ja selber nur um die gekocht hast. Care-Arbeit. Und wir wissen alle, dass Frauen keine Geschenke bekommen. Das ist zu Weihnachten einfach Tradition. Frauen bekommen nichts. Oder 7% Geschenke weniger, je nachdem, Ja. was man bevorzugt. Aber sie können auf jeden Fall Wunder verbringen, nämlich zum Beispiel das Wunder, statistisch weniger zu arbeiten, aber trotzdem mehr Kaufkraft zu haben. Damn. Aber es liegt Bei uns bestimmt hat auch immer mein irgendwie Papa an der gesagt, Unterdrückung. Das ist auch Dekoarbeit und Einkaufen und so weiter vorher. Also. Kaufentscheidung zu treffen ist auch harte Arbeit. Auf jeden Fall. Muss man sich auch bilden vorher. Irgendwie Um nochmal anders. auf dieses 2024 zurückzukommen, also mein Kumpel, der Olaf aus Hamburg, der mit dem schlechten Gedächtnis, der Kumpel, der sagt, wir müssen uns verändern im nächsten Jahr. Ich finde das immer doof, wenn da so ein Muss drin ist in so einem Ding. So, wir müssen mehr Frauen einstellen, wir müssen die Belange der Wir Neuköllner müssen uns Palästinenser verändern. irgendwie und wir Ja. müssen uns verändern. Olaf, Ja, das meinst du ist so. damit vielleicht wieder nur uns mit diesem Wir und nicht dich und deine Freunde? Kann das vielleicht sein? Wollt ihr weiter irgendwie Seenotschlepperei, Rettung finanzieren? Wollt ihr weiter die Grenzen auflassen? Das Außenministerium hat sich heute gefreut, dass die Schengen-Grenzen zu Bulgarien und Rumänien fallen. Das wird garantiert Oh. überhaupt keinen schlechten Effekt auf die Einwanderung haben und so. Aber ja, Die neuen Ideen. Olaf sagt, wir müssen uns verändern. Ich sage voraus, dass Olaf in ziemlich raues Fahrwasser geraten wird 2024 mit all seinen Freunden. Ja, ich befürchte, dass diese ganzen Veränderungen eben auch, auch ziemlich negativ wirken auch, ne? Also. Was sagt los? Was alleine, was sie vorhaben eben, ne? Das weiß Nee, man ja nee, nicht nee, vorher. nee, Mammon. Mammon, unser Land wird sich verändern. Und jetzt sagst du bitte den anderen Satz. Mit Und ich weniger. freue mich darauf, Mammon. Hey, komm. Bitte, das ist doch, Lippen. Mammon, wir sind verpflichtet, den Satz am Ende jeder Sendung zu sagen, sonst verlieren wir unsere Sendelizenz. Das weißt du doch. Dann verlieren wir die eben. Wir sind doch in einem Bevor guten Land, sie in Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Göring-Eckardt Cosplay, oder wie? Fedit wie Google. Ja? Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Ich möchte es nur sehen, dieses Deutschland. Wo ist es denn? Wann kriege ich das denn? Da Ich sind wir sage immer, dafür, aber. wenn ich mit meinen Kumpels über die gute alte Zeit spreche, sagen wir immer, ach, damals in Deutschland, ne? Als wir noch in Deutschland gewohnt haben, da war alles besser. Und eines Nachts haben die uns mit Chloroform betäubt und haben uns in irgendwo anders hingebracht. Das sieht zwar hier genauso aus wie Deutschland, aber es ist nicht Deutschland. Das ist Deutschland ganz an einem komisch. Fernsehen irgendwelche Forderungen oder sowas und stellt Zahlen, sagt irgendwelche Zahlen, die wir dann erfüllen müssen und so demnächst. Das geht mir für so einen Keks, ey. Wir müssen dies erreichen, das erreichen, so und so. Und dann machen wir Vielleicht sollten wir da Grenzen. einfach einen Plan machen, was wir die nächsten 5 Jahre oder so erreichen wollen, wirtschaftlich. Das auch. Schaffen Richtig. doch Nächste gerade nicht Woche. mal für ein Jahr einen Haushaltsplan zu machen. Naja, gut, die Leute, die diese Pläne für 5 Jahre gemacht haben, hatten auch keine Ahnung von Tuten und Blasen, hat die auch nicht gehindert. Also schon, aber erst im Nachhinein, ne? Für Die haben letztes trotzdem Jahr immer noch Planübererfüllung hinbekommen, seltsamerweise. drauf. Das ist so, wenn man das richtig macht, dann ist auch ein Scheiße. Sondervermögen halt ein Sondervermögen und nicht Schulden. Oder gleich hier gleich, nee, wie heißt das? Dingens Selbstbestimmungsgesetz. Nimmt dir zwar die Möglichkeit, selber zu bestimmen, was du sagst, ist aber selbst. Ja, Ricarda, war eine gute Idee, 1984 nochmal zu lesen, vor dem Allerdings, Jubiläumsjahr. ja. Ich werde nochmal das Vorwort von dem Robert Habeck reinziehen, das da auch bei 1984 auf Amazon stand. Das haben wir auch Lieber weg. Orwell, 84 ist nah. Es sind mittlerweile noch 40 läppische Ja, Jahre, die vergangen sind. ich glaube, es wurde auch irgendwo schon mal kommentiert und es war halt auch so ein Ja, es gibt Trump und solche Scheiße. Aha, das haben wir Trump gesagt. ist der große Bruder mit seinen verrückten Ideen von den Bildschirmen in jedem Haus. Auf gar keinen Fall ist er Goldstein. Das wäre antisemitisch. Ja, da wollen wir nicht hin. Ja, und Europameisterschaft. Die Türkei ist ja mit dabei. Das Echt? gibt ja bestimmt auch keine Die Russen Probleme, nicht, ne? oder? Die Russen nicht, oder? Nee, ich glaube die nicht. Nee. Die Also dürfen rein wir nicht symbolisch haben. gesehen ist es wichtig, dass die Türkei Europameister wird, um die Annäherung der Türkei an den europäischen Wertekanon zu festigen. Die Fußballstadien sind nur die Schiffe, die wir nehmen, um euer Land zu Ja, knechten. da war ja dieses Freundschaftsspiel, war ja schon sehr aufschlussreich, ne? Ja. Also, was wir letztens hatten. Und Ja, diese Unsportlichkeit kenne ich sonst nur von der Eintracht, wirklich. Dieses Pfeifen, wann immer ein gegnerischer Spieler am Ball ist, das finde ich absolut niederträchtig. Das ist wirklich niederträchtig. so, aber fleißig irgendwie. Die Gegner sind auch ab und zu mal am Ball. Jedes Mal pfeifen, hast du zu tun. Na gut, manche Leute singen ja auch so ausdauernd. Das ist auch nichts für mich. Man muss da nicht mitsingen. Ja, eben. Aber ein Gesang ist doch wenigstens. Ja, Ja, okay. kommt drauf Bist du an, halt was blöd. gesungen wird, aber. Fange ich jetzt nicht mit an. Walk alone oder so. Ja, dann. Feierst du? 2023, das war's. Ja, noch ein paar Haken Stündes. dran. 7 Jahre Weltraumaffen. Ja, nächstes Jahr 10 Jahre Gamer geht. Und Das wird 8 Jahre schön. Weltraumaffen. Das riecht dann so. Kann ich mir gut vorstellen. Und für mich sind es dann Lass schon 10 Jahresdrieben hier, wenn man noch. Weil wir haben ja im. Was war es irgendwie? September, Oktober oder so, 2014 haben wir angefangen, damals mit dem Gamergate streamen. Und ich kam im August dazu, 2015. Ich kam erst ganz viel später. Ja. Aber der Ich kam Ebel ganz war gut schon rein. da. Nee, David war auch noch nicht da. David kam auch später. Echt? Ist der Ebel später gekommen als ich? Das weiß ich nicht genau. Aber ach so, ich dachte, du Nee, meinst ich jetzt glaube, von der Anfang Ebel war an. schon da, als ich gekommen bin. Also Das ja kann gut, ich kann ja nur sein. für mich sprechen. Das kann sein, dass er schon Da da war, als waren du noch gekommen bist. Das weiß ich unsere nicht mehr genau. verflossenen Mitglieder, auch an der Stelle ein stilles Gedenken. Wir haben euch nicht rausgeschnitten, wie ihr es verlangt habt. Genau. Und Ja, frech, wie Grüße wir an sind. Solanum, wo immer du auch bist. Stapelchips kommen gut ins neue Jahr. Wen können wir noch lobend erwähnen? Unsere Gäste Obi. natürlich, Abi oder Obi. Samson, Da dem, muss. ah, wie hieß der junge Mann mit der KI? Oh ja, stimmt, unser Kollege Opex, der sich nur noch selten blicken lässt. Auch dir, Kommt bald wieder. Nasdrovje, und schönes neues Jahr. Ja. Und die restlichen Leute, die wir jetzt nicht genannt haben, die Klar, nennen Moni, wir aus Rick. Gründen vielleicht auch nicht. Wir bleiben logisch. Wir werden aber keine Sallys. Und ich strebe auch keinen Aber Doktortitel an. Sparrowchef-Meta ist auf jeden Fall gut. Ja, gut, Baruchev war ja eigentlich auch stabil. Bis auf seine Ansichten zu Germany's Next Topmodel. Das war doch der, oder? Ja, das war der, ja. Kann sich gut erinnern, Natürlich auch Lilly und Spooky Mondaffe. erwähnt werden. Genau, Bingo, Ja. danke. Mond, Und klar. eben Haben wir auch schon. die Mond Mond und und Lilly und Spooky und Splendid Machau und die ganzen. Wie hieß der, der zu Weihnachten immer da war? Wie hieß er? Spooky. Toby. Toby. Toby the Second. Ach, stimmt, ja. Grüße. Treffen da. Ja. So Ja, ist der das. Don war auch mal dabei. Oh, stimmt, der Don. Ja, klar, der Donny. Der Don. Hört schon immer zu. Aber er tritt ein bisschen ruhiger, habe ich das Gefühl im Moment. Ne? Nach der Geschichte irgendwie mit seiner Niere hat er ein bisschen zurückgefahren. Ist pointiert nur noch unterwegs. Er hatte ja irgendwie, lag mit Dialyse, musste Dialyse machen im Krankenhaus und eine gute Besserung weiterhin. Jo. Das sowieso Ja, für ja. alle, ne? Frohe Das, ja, Gesundheit. die besten Nächstes Jahr. Wünsche. Wir werden ja alle älter. Kannst du aber ein Lied von Ja, singen? ich werde nächstes Jahr 40. Ich bin Ui. ein Ui. 1984-Kind. So. Vielleicht ist es dein Gesicht, was dann auf dem Muss Poster ja nicht nicht sein 30 kann. Ich bin der große Bruder, oder was? Das kann ich mir sein. ja Ist nicht. ja auch Doch. relativ groß. Ja, ich habe auch eine Schwester, aber ich glaube immer noch, dass der Orwell, wenn das wäre besser gewesen, wenn Orwell dann eine große Schwester draus gemacht hätte. Weil es eigentlich ist das ein bisschen unglaubwürdig zu meinen, dass die Leute alle den großen Bruder. Da könnte man ja eigentlich eine neue Version von basteln, wo es halt die große Schwester ist. Und sie halt auch ein paar Talking Points zum Besten geben, irgendwie. Obwohl, das Ganze kann ja noch einen Schritt weitergehen. Also wenn jetzt die Leute auf die große Schwester abfahren und die dann was empfiehlt hier so, oder die selber dem großen Bruder anhängt, dann glaube Oder ich. der große Bruder lässt sich transen. Irgendwann. Weil er irgendwie damit halt die Verbundenheit zu seinem Du wolltest sagen, er Volk bestimmt sich irgendwie. selbst. Ja. Ja. Dass sich endlich selbst bestimmt zur Frau. Ja, Und Frau dann. Stokowski war nie in unserem Chat. Das war Frau Schramm, genau. Genau. Stimmt, von der haben wir auch lange nichts mehr gehört. Unsere ganzen richtigen Ja, die hat ja Content-Lieferanten wahrscheinlich aus der ihren. Anfangszeit haben mal aufgehört Es irgendwie. kann sein, dass Frau Schramm jetzt auch ihren Job verloren hat. Also ich weiß nicht genau, weil die, na, obwohl die war ja, glaube ich, direkt beim Dietmar Bartsch angestellt, ne? Der hat ja im Bundestag gearbeitet. Dann verliert sie ihren Job halt bei der nächsten Wahl. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Vielleicht tritt die ja auch sogar irgendwo an für Europa oder so. Wer weiß. Ja, das ist ja gelaufen. Das ist schon Die gelaufen, ja. Aufstellungen sind ja gelaufen, ja. Das war ja das Ding mit dem Tabasoli und dem ganzen Kram da. Carola Rakete, ne, Nee, wie den man es Dumm nennt. wählen. Der Tavassoli hat jetzt am Wochenende geschrieben, dass der CCC ihn rausgeworfen hat, wohl mit körperlicher Gewalt am Ende. Okay, Hast du wollte auch da gesehen? auch rumtrollen, ja. Das Ja, habe ich ja sehen. nehme mich doch mal an. Leute so rausschmeißen. Das gab es auch in den Vorjahren schon. Und seit die sich so geändert haben, sind die plötzlich irgendwie pingelig, wer da kommt und so. Ja, der CCC ist genauso unterwandert wie die Piraten. Das ist alles eine Auch Mischpoke, meine die du Team nicht darum springen, brauchst. so ein Dreck. Also. Lobotomiert sozusagen. Ja. Tja. Ja, so eine vorauseilende, wie man sagen, Erwartung, dass da jetzt was Negatives passiert. Das ist doch Ja, kein stimmt, Awareness. eine Wahl in Amerika ist nächstes Jahr auch noch. Ja, das ist natürlich für uns nicht so wichtig. Vielleicht können wir es wieder, kriegen wir es wieder hin, sie vorauszusagen. Das müssen wir uns Orakel anstrengen. Wie beim letzten Mal. Da wussten wir schon, wer gewinnt und haben unseren Stream schon entsprechend benannt, bevor die Ergebnisse feststanden. Derjenige, welcher hat aber die beste Karten, ne? Auch wenn er da Naja, in jetzt ist er in Kalifornien. Maine vom Ballot gestrichen worden und in, Okay. was war's, Colorado? Colorado, ja. Also. Warten wir es mal ab. Ich meine, der wird da ja natürlich rechtlich gegen vorgehen, aber ob er da am Ende hinten runterfällt, das kann durchaus Ob man passieren. das so Das traue ich durchziehen kann denen gegen zu. 100 Millionen Amerikaner oder 150 Millionen vielleicht Es oder gibt ja so. einen Präzedenzfall. Ist schon viel, ne? Es Die gibt ja hinter einen ihm stehen. Präzedenzfall dafür. Lincoln wurde von den Demokraten verhindert. Wir wissen alle, was danach passiert ist. Nixon oder was? Okay, echt? Lief das so? Nixon oder was? Habe ich Kamala Harris? zumindest so gelesen, dass die auch irgendwie rechtliche, bei seiner ersten Kandidatur irgendwelche rechtlichen Sachen vorgebracht haben, dass er nicht teilnehmen durfte. Ja, es ist keine beliebte Vorgehensweise. Das Ja, Demokratie, wir müssen die Demokratie retten. Wie war das letztens? Er hat doch auch irgendwer geschrieben, dass Donald Tusk halt jetzt auch mal undemokratische Methoden anwenden muss in Polen, um die Demokratie zu retten. Nun ja, Ja. ist halt so. Ja, und auch nachdem man ewig lange jetzt irgendwie meint, so, ja, was behauptet ihr irgendwie Wahl-Dingsbums, so, das könnt ihr doch nicht behaupten, dass da irgendwas nicht okay war oder so. Und jetzt, ja, droht er dann jetzt doch wieder beliebt genug zu sein, um gewählt zu werden. Und das muss man dann jetzt mit allen Mitteln verhindern, oder wie? Und trotzdem den Leuten sagen, ja, ihr bildet euch das nur ein, das will ja gar keiner verhindern. Also, irgendwann wird es aber albern. Ja, eigentlich machen sie ihn damit nur stark auch, ne? Das ist ja das Widersinnige. Tja, Ich naja, meine, das weiß ich gar nicht so genau, er weil der Vorwurf ist hätte natürlich ganz schön heftig. Es kommt halt darauf an, ob du es halt glaubst, ne? Diese Insurrection-Geschichte da, dass er das angeblich orchestriert haben soll mit dem 6. Januar. Weil darauf stützen sich ja nur. Es gibt ja diese Klausel in der Verfassung, dass sich das ausschließt vom Präsidentenamt und damit probieren sie es jetzt, ihn da irgendwie zu prügeln. dass halt die Demokraten während der echten Insurrections immer gesagt haben, das ist super, was ihr macht, das sind mostly peaceful protests und dass da Sachen brennen, ist gar nicht so schlimm. Das finde ich halt den massiven Balken im Auge bei der Geschichte. Ja, sowieso. Gut, also die versuchen halt über die Republikanische Partei institutionell den Kandidaten zu behindern. Was sie halt versuchen wollen, ist, dass die Republikanische Partei als Institution halt den Trump nicht als Kandidaten akzeptiert, weil er Jemand in anderen manchen auch, Staaten ja. nicht zugelassen ist. Rein rechtlich gesehen ist es ja so, wenn der nicht als republikanischer Kandidat auf dem Stimmzettel steht, was kann man in Amerika machen? Write-in Candidate. Dann schreibt man einfach Aber Donald auch J. nicht Trump überall. hin und dann ist zählt Geht theoretisch aber auch zählt nicht die Stimme überall. dann für ihn. Das ist unterschiedlich. Es ist alles sehr spitzfindisches juristisches Theater und ja, die Trump-Show geht halt immer weiter, immer weiter. Jupp. Auch im jetzigen Jahr. Oh ja, nächstes Jahr wird es noch lustiger damit. Ja, und vielleicht erleben wir ja nochmal eine Meme-Revolution, dass er durch Memes und russische Bots irgendwie gewählt wird oder was auch immer. Durch den Klimawandel. Der Klimawandel hat für Trump gestimmt. Wieso? Nehmt euch tolle Sachen vor für nächstes Jahr, zum Beispiel Knicklicht und Miete pro Kopf von Abel Iparian zu lesen oder das Mammon-Magazin zu abonnieren oder auf thatsafespace.net zu gehen. Genau. Und vor allem fördert, was der Freiheit dient und Er zerschmettert, schmettert, was ihr was ihr schadet. schadet. Ab in den Wald. Lasst euch nicht gendern. Auch nicht im neuen Jahr. Die prominente Influencerin Alicia Joe hat empfohlen, in den Wald zu gehen. Dem würde ich mich anschließen. Ah ja, stimmt, genau. Was? Die klauen unseren Stick? Ja, gut, ne? Das beweist wahrscheinlich, dass die Frau uns hier immer guckt. Sag ich jetzt mal. Ja, Weil einen wo muss es anderen ja Grund, in den her? Wald zu gehen, als hier Weltraumaffen zu gucken, gibt es, glaube ich, nicht. Das ist ganz klar Affenwhistling. Ape-Whistling, genau. Affentum obsiegt. Ja, Party Like It's 1984, genau. Ich werde mir jetzt noch ein bisschen Musik aus dem Jahrzehnt davor auflegen. Ich habe mir zu Boah. Weihnachten die wichtigsten Platten von Kiss aus der echten ersten Phase gegönnt und da werde ich jetzt noch ein bisschen krachen. Ich habe in den letzten Tagen so ein paar 70er Filme gesehen, das ist aber schon. Ah ja, hier, mein Name ist Nobody, mit Klaus Kinski. Mit Mario lustig. Girotti. Sehr lustig. Feiert schön. Ja. Oder so schaut vielleicht noch Sissi. Kultur Maximus. Kultur Maximus, genau.